Ja, hallo Freunde, willkommen zur Superhumoralpathologie Supershow. Heute mit mir Roger Rabbit, der Coole von der Schule. Außerdem Coupé-Schuh, die Avon-Beraterin aus der magnetischen Dimension Quadrille 6. Dann gibt es auch noch Hendrik. Henrik. Ja. Ja? Es kann sein, dass ich heute während des Podcasts kurz mal rauslaufen muss, weil es gab heute, es war ja dieses leckere Gulasch, ja, oder was das war, Geschnetzeltes in der Mensa. Gärtnerin. Genau wie beim letzten Mal. Ich habe mich kaum wieder hingesetzt eben zum Kurs und musste rausrennen und hatte ganz doll Durchfall. Oh, Fun Fact. Kohletabletten. Ja, egal. Jetzt ist es ja raus aus meinem System. Ich geht es ganz gut weiter. Ja, und heute als Überraschung unser Sondergast. Kim Jim Tim Westor. Auch bekannt als Timbe. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Aber ich bin heute eigentlich auch gar nicht richtig da, weil ich bin ja ganz krank. Aber ich werde auch nichts sagen. Ich wollte nur hier sitzen, damit mir nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie Henning. Ja. Und jemand meinen Platz klaut. Ja, weil der ist, den Platz der ist nicht wirklich in Japan. Umkämpfen. Also ich bin heute auch nichts zu sagen, weil ich habe ja die ganze Zeit nur meinen doofen, eigentlich ganz guten Kurs ZTV über Webseiten. Ja. Und deswegen habe ich nichts vorbereitet. Ja. Also eigentlich wie immer. Also ich habe auch nichts vorbereitet. Ihr auch nicht, oder? Nee, aber ich sage ja auch nichts. Ah, okay. Ich habe schon ganz viel vorbereitet, aber ich sage nichts. Okay. Ja. Heute ist unsere Sendung gesponsert von Edeka Schmutzis und Mountain Dew. Mountain Dew, außerdem ja. Milka ist dabei mit Happy Birthday Milka, 111 fette Jahre. Nee, zarte was? Jahre. Schokolade, Knisterschokolade und Lila Pause. Endlich Nein, wieder da. Das ist nicht Lila Pause. Aber es sieht so aus. Ah, Lila Pause wurde ja abgeschafft. Letztes Jahr. Ganze Hasen. Das ist Mila. Milka Zack heißt das. Heißt das jetzt? Mila Zack. Mila Zack. Lila Pause heißt jetzt also Zack. Weiblichkeitsschott. Also als Alf noch im Fernsehen lief, hieß das auch noch Lila Pause. Alf und Ronda. Ja. Ich kann allen Zuhörern empfehlen, auf YouTube zu gehen und das Lied von Alf und Ronda zu suchen und sich das einmal anzuhören. Das ist wunderschön. Das lief zu der Zeit, wo wir keinen Fernseher hatten. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Alf kannst du dich nicht identifizieren. Jeder kann sich mit Alf identifizieren. Ich habe das nie geguckt als Kind, aber ich konnte nicht schlafen nachts. Und also beziehungsweise ich habe mich durchgeschlafen und dann bin ich immer nachts aufgestanden und bin zu meinen Eltern ins Zimmer gegangen und habe dann da im Bett geschlafen. Und meine Mutter hat das irgendwann genervt und dann hat sie das so geschafft, mich dazu zu bringen, in meinem eigenen Bett zu schlafen, dass sie ein Puzzle gemacht hat aus einem großen Alf-Poster und die immer so Teile ausgeschnitten hat. Und immer wenn ich es geschafft habe, nicht die zu stören, habe ich ein Teil bekommen. Und am Ende hatte ich ein riesiges Alf-Poster, das ich mir an die Wand kleben konnte. Das ist ganz billig zu kriegen. Ja, als Kind. Also halt mit so vier Jahren ist das ganz einfach. Aber das muss ich mir merken. Zukunft. Aha. Ja. Kannst du es auch machen später, wenn mit einem Sohn 4 ist und nicht schlafen will, kannst du auch dem sein Pamela Anderson Poster dann zusammen. Also in genau 6 Jahren. Puzzeln, ja. Ein Lady Gaga Poster alles kriegt geplant. Er kriegt nur Lady Gaga Poster. Ja, dann wird er cool. Das ist überhaupt kein Problem, denn er wird dann so geboren sein. Ja, genau. Der kommt ins Camp. Genau. Ins Liebescamp. Ins ja. Liebescamp. Sich alle nur knuddeln. Ja, das gibt's doch bei der Kirche. Mit Jesus. Na, ohne Jesus. Jesus muss ihm doch den Weg zeigen aus seiner Schwulität heraus. Ja. Na, ich glaube, Jesus kann ihm da nicht wirklich helfen. Ich meine, er lebte mit 12 Typen zusammen und war unverheiratet. Da, Maria Magdalena. Da. Da. Sag das mal den Kirchenoberhäuptern. Da. Hast ja wohl. Du musst mal vielleicht ein bisschen keep up on your Dan Brown reading. So. Ach so, stimmt ja. Ich hätte bitte gerne Knisterschokolade. Bitte. Ja, also diese Schokolade. Knisterschokolade. Das ist ja die 111 fetten Jahre. Wurden hauptsächlich genutzt, um Knister herzustellen, was dann in die Schokolade gemacht wurde. Und wir dachten auch, wir könnten jetzt den Podcast eigentlich vollständig nur durch Knistern machen. So den Mund auf und zu machen, dass es wah-wah macht, während es knistert. Also wenn ihr gleich Knistern hört, dann liegt es an dieser Schokolade. Sind wir dann wie die Buschmänner und verständigen uns ja, durch Knisterlaute? Ich weiß nicht, wie man, ich glaube, unter Linguisten ist Knistern noch nicht verschriftlicht. Aber man könnte echt mal wieder die Götter ein bisschen verrückt sein gucken. Oh Gott, ja, ist ewig her. Alle Teile. Mit vollem Mund podcastet es sich viel besser. Vor allem, wenn es immer so zwischendurch so Britzeln macht. So, hört ihr alle das Knistern? Ich weiß nicht, es geht ja erst gleich richtig los. Es braucht ja immer ein paar Sekunden. Oh. Oh, man hört es aber schon. Die fetten Jahre sind vorbei. Vielleicht auch die fetteste Versuchung, seit es Knisper-Schokolade gibt. Es ist ein bisschen gruselig, wenn man so knistert. Wieso hast du keine Knisper-Schokolade? Die klingt so gut, wie sie schmeckt. Ja. Das ist echt Radio-Schokolade. Ha ha. Ich trinke nur meinen Mountain Dew. Gluck. Mountain Dew ist doch ein Coca-Cola-Joint, oder? Nee, Pepsi. Ah, okay. Pepsi, dass wir unsere Sponsoren noch richtig erwähnen. Erwähnen. Ja, ich finde eigentlich, Pepsi ist gar nicht viel schlechter als Cola eigentlich. Nee. Präferiere ich das sogar. Ist billiger. Mhm. Und auch lecker. Schmeckt mir nicht fast besser. Und Pepsi, Schwipschwapp. Das sagt ja alles. Ja, stimmt. Schwipschwapp, ein schwäbisches Produkt. Gibt es auch nur in Deutschland. Schwipschwapp, das heißt Schwipschwapp. Ist doch wirklich ein schwäbisches Produkt. Das heißt aber nicht Schwipschwapp, das heißt Schwipschwapp. Schwappschwapp. Das heißt Spezi. Das heißt Diesel. Ja, okay. Erzähl doch mal hier, was machen wir denn immer so? Wir haben doch immer sowas. Heute haben wir wieder neue Ursprungsnamen. Geil. Die hast du eben gechannelt. Gechannelt, mit allen Leuten im Raum, das ist glaube ich auch ein Novum. Und ich habe gesehen, dass der Heilige Geist in dein Gehirn gefahren ist. Ja, so viel wollte man gar nicht von mir sehen, glaube ich, bei diesem Channelungsprozess immer. Ja, es war ein bisschen wie am Ende von Ghostbusters. Ja, oder am Ende von Boogie Nights. Jetzt Stefan aus vielleicht Pirna, also die E-Mail-Adresse klang so ähnlich. Von Spiegel? Nein, Stefan aus Pirna. Ach so, schade. Vielleicht. Ist nun Koranu. Cool. Ein schöner Ursprungsname. Ja. Außerdem für André aus Google, ein Mail, ich weiß nicht, wo der herkam, gibt es Luke Hugo. Könnte es sein, dass André der André ist, den seine Mutter André ruft? Nee, der andere. Okay. Der André. Ja, der andere. Gut, kannst weitermachen. Fertig. Ja, das war's. Keine fünf Ursprungsnamen. Man merkt schon, wir haben so lange gewartet, wie es ging, aber jetzt ist Februar vorbei und wir haben den ganzen Februar deswegen keinen Podcast aufgenommen, als Strafe. Ja. Und naja, 1. März, da kann man. Ja. Na, was habt ihr an Fasching gemacht? Wann war das denn? An Fasching. Wann war das denn? Fasching. Fasching. ID Faschingswoche. Ja, ich weiß nicht, wann das war. Also ich war in Köln und habe Kaya Jana gesehen. Und du? Wow. Ich auch. Oh mein Gott. Schön. Er hatte eine goldene Jacke an. Das ist krass. Wow. Das war gut, weil du hast das gepostet und einen Tag später hat ein anderer Freund von mir bei Facebook gepostet, puh, gerade weg vom Telefoninterview mit Kaya Jana, was für ein Tag, jetzt erstmal ein Bier. Jetzt echt? Ja, viel Kaya Jana letzte Woche in Facebook. Jetzt bin ich immer neidisch. Tja. Ich habe nicht mal Kamellen von dem bekommen. Siehst du? Der so Arsch. Kann man dich ganz leicht one-uppen. Ja, du hast immer gute Erlebnisse. Ja, ich habe gute Erlebnisse. So. Mein Bruder saß wie Jimi Hendrix und wir haben nachts um 3 in einer Falafelbar die Ghostbusters getroffen. Das cool. War ziemlich cool. Ich glaube, das waren nicht die Ghostbusters. Doch, es waren schon die, nur in dünn und jung und deutsch. Also nicht die. Doch schon die, aber halt anders. Na gut. Naja, also was warst du noch verkleidet? Also, ich meine, das interessiert die Hörer vielleicht. Ich war Pirat. Ja, okay. Das war nichts Besonderes. Das hat man vor 2-3 Jahren gemacht. Das ist immer noch aktuell. Wie hast du dich verkleidet, indem du Dinge runterlädst, haufenweise? Das ist sehr gut gewesen. Macht man doch so? Hast du einfach so einen Laptop in der Hand gehabt und gesagt, ich bin Pirat. Oder ich habe es so laufen lassen. Ich will alles umsonst haben. Hast ein Auto runtergeladen? Nee, ich war ganz herkömmlicher, analoger Pirat. Ach so, quasi. Okay. Cool. Mit Augenklappe und Säbel. Hast nicht den Mega-Upload-Song gesungen? Mega-Upload-Song? Nee. Mega. Oder den Gundam Mega-Upload. Nein. Es gibt so ein Lied von Mega-Upload, wo Will.i.am immer sagt, yo, Mega-Upload. Er sagt, echt? When I send files across the globe, I use Mega-Upload. Ja. Weil das geschlossen wurde, oder? Nee, das war davor. Ach so. Und dann kommt Kimble und singt halt so ein Lied. Ja, genau. Das ist wirklich wahr. Nein, das glaube ich euch nicht. Doch, das kann ich googeln. Das war letztes Jahr. Mega Upload. Okay, ich glaube es euch. Und es hat 11 Millionen Dollar gekostet, weil auch so Kanye West und so dabei sind. Ja. Ein Lied über Mega Upload? Ja, ja. Mit Kanye West und Will.i.am und Kimble? Ja, das ist ganz lustig. Also, weil er schon 3 Monate alt ist, aber damals hatten wir das eigentlich fast jeden Tag gesungen. Ja, weil das so ein schönes Lied ist. Ja. Mega. Und mit hier Macy Gray. Genau. Es wird immer skurriler. Und Alf von Ronda. Nein, das ist jetzt gelungen. Das hätte mich nicht gewundert. Aber es wäre schön, wenn Alf auch noch dabei gewesen wäre. Und nur gesagt hat, Mega Upload. Der Tommy. Was sagt ihr eigentlich in Amerika bei Null Problemo? Zero Problemo. Nein. Hier. Naja, jetzt ist er ja wieder frei. Wir haben unser Free Kimball Poster wieder abhängen können. Das in unserer WG-Küche. Die Humoralpathologie WE. Genau. In der Humologalpathologiestraße. Pathologie. Nein, in unserem Institut für Humoralpathologie. Ja, Institut für Ja, und wir haben heute auch noch andere Themen. Ja. Oder habt ihr noch was Spannendes aus eurem Privatleben? Nein. Ich habe vorhin überlegt, was ich gemacht habe, und dafür gehe ich natürlich immer auf Twitter und habe geschaut, was ich gemacht habe die letzten zwei Monate und habe festgestellt, externes Gehirn. Gar nichts. Es war eine sehr tolle Zeit. Ich habe nur dahin gesiecht. Ah, ich habe mir einen Dampfgarer gekauft. Ah ja. Das wisst ihr alle schon, aber das interessiert auch die Hörer. Es ist die gesündeste Art, Gemüse oder alles Mögliche an Essen zuzubereiten, mit möglichst wenig mit der Vitaminverlust. Ja. Und ich habe in der Zeit seitdem auch schon über so fast um die 100 japanische Dampfnudeln hergestellt mit diesem Dampfgarer. Ja. Also, ein bisschen blöde Sau, weil wir noch keinen einzigen abgegeben haben. Gehört und hast. Teig ausgerollt. Das war ein schöner Tag. Ja, so ist das, wenn man so japanophil ist. Genau, da hört man diese japanische Dubstep-Musik. Genau. So, Ende. Okay. Und bei TAF kam gestern. Das wollte ich erzählen. Warum bist du, hättest mal lieber Bäcker als Wanderhure gehen sollen. Wenn du gewusst hättest, dass das so ein riesiger TV-Erfolg wird, dann hättest du ein Hipster-Kostüm gehabt, weil du hättest sagen können, ich hatte das Kostüm schon an, bevor von der, so der Wanderhure. Also ich habe nur Poster gesehen mit Alexandra Nell und einem Schwert. Ja. Und sie hat sehr determiniert geschaut. Die erste Wanderhure mit Schwert. Das war ein sehr guter Film. Die Rache der Wanderhure. Ohne Rache, ohne Wanderhure. Also war das der zweite Teil? Ja. Wanderhure 2, The Wanderhurening. Ja, es war echt ein trauriges Stück Fernsehgeschichte. Das war wirklich. Das jeder zehnte Deutsche gesehen hat. Ja, und das schlechte Schauspieler hatte und ganz vor allen Dingen schlecht irgendwie gefilmt war. Die Ausstattung, die haben ja irgendwie, weiß ich, 6 Millionen oder so das Ding gekostet. Ja. Aber sie haben es ganz schlecht umgesetzt einfach. Also das Buch war ja auch schon ein schlechtes Buch. Das ist ja auch mal als Beispiel für einen schlechten Mittelalterroman zu Rate gezogen. Aber das dann zu verfilmen? Ich glaube, das war wirklich so ein Betrug oder sowas. Ich habe eine Frage an dich. Wo geht's denn hier zur Hauptstadt? Immer dem Geruch der abgehackten Arme. Das ist jetzt echt. Was kam in dem Film vor? Der Geruch der abgehackten Arme. So war das im Mittelalter. Bring out your dead. Ja, das war echt schlimm, aber... Ja, und vor allen Dingen, es war ja ein riesiger Etikettenschwindel. Sie war wirklich, hat überhaupt nicht herumgehurt. Nee. Und war eigentlich auch nie nackt. Man hat einmal ihren Rücken von ihrem Rücken gesehen. Als sie so ein bisschen vergewaltigt wurde, war eigentlich auch nicht so. Nee, hat ihr am Rücken das Hemd runtergezogen. Aber nur am Rücken. Ihm so ganz normale Sprüche gesagt, wie du kannst mit mir das alles Unmögliche machen, aber meinen Willen wirst du niemals brechen. Also kannst so meinen Körper besitzen, aber nicht meine Seele. Genau, das hat sie gesagt. Und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Dann hat er gesagt, bringt sie um, und dann nachher hat er sie doch wieder haben wollen. Ja, und dann wollte er sie wieder umbringen, aber dann wurde er mit 20 Pfeilen erschossen. Das ist wie bei der Glöckner von Notre Dame. Von Disney? Ja. Echt? Na. Aber nee, das trifft er doch am Ende, oder nicht? Ja, aber der Frollo will die Esmeralda. Und dann knuddelt er sie, aber sie mag das nicht. Und dann redet er mit seinem Kamin und ist verrückt geworden. Ja, so ungefähr war auch die Wanderhure. Ja, meinetwegen, also es kann gut sein, dass das so war. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden, was dort passiert ist in diesem Film. Das war ja ausgeklügelte Pläne. Ja. Zum Beispiel, ich bringe alle um und dann hole ich die Tochter zurück. Okay. Hat nicht funktioniert. Es hat nie irgendwas funktioniert in dem Film. Ja, die sind, war das einfach nur vielleicht dieser Titel Wanderhure. Ja, absolut. Das war weil ein Selbstläufer ist, haben das alle Leute geschaut. Und weil die Bild-Zeitung immer Werbung dafür gemacht hat. Und weil Alexandra Nell hot ist. Das war ein ganz großer. Nein. Naja, vielleicht 1998. Aber die hätten mal Johanna Wockerleck nehmen müssen. Oh nein, die war schon die Päpstin. Die hätten mal lieber ein paar Schauspieler einstellen sollen. Geht das nur nicht. Götz Otto als der schöne Siegesmund. Schöne Siegesmund. Ach du meine Güte. Das war ein bisschen peinlich, ja. Naja, genug von der Wanderhure. Und richten wir uns mal in Richtung unserer heutigen Themen. Ja. Ich habe nämlich das große Humoralpathologie-Magazin-Review-Special heute. Ah, es gibt wieder Elixier. Brauchen wir einen Jingle dafür? Ja, kannst du einen einspielen? Ja, kann ich machen. Moment. Humoralpathologie. Okay. Ja, das wäre sehr schön. Nochmal. Das Souvenir Special. Humoralpathologie. Ja, vorbei. Ihr macht die schlechtesten Jingles. Ja, und ich habe zwei Magazine gekauft. Ich hätte noch mehr kaufen können. Hast du so viel Geld, Roger? Eigentlich nicht. Das, weil, obwohl die Griechen überall sparen müssen. Ja. An allen Ecken und Enden kaufst du dir. Extra griechisch gegessen und habe dann gesagt, Rechnung zahlt die EU. Und bin wieder nach Hause gegangen. Das war auch ein schöner Mittag vor zwei Wochen beim Griechen, wo wir die ganze Zeit die passenden Sprüche gebracht haben. Ja. Und die Bedienung am Ende nicht mehr so ganz fröhlich bei uns am Tisch vorbeigegangen ist. Vor allen Dingen, weil ja die JI überhaupt kein Trinkgeld gegeben hat. Ja. Also wir müssen das mal kurz auch noch sagen, wir kennen jemand, der heißt Jai und die gibt nie Trinkgeld. China unterstützt Griechenland also per se nicht. Richtig. Ja, kann man mal so festhalten. Richtig. Und diese Hefte habe ich mir gekauft, habe kein Geld davon zurückgesehen von der GWUB, ne? Nur mal als kleine Erinnerung, liebe GWUB. Man das braucht nicht nur einen Podcast fördern, es gibt auch noch einen anderen. Und habe mich in Unkosten gestürzt, nämlich habe ich einmal 5 Euro ausgegeben für Happiness. Das ist so ein spanisches Magazin. Happiness. Das ist schön. Da spricht man nicht mit im Spanischen, das H. Happiness, ein sogenanntes Mindstyle-Magazin. Mindstyle. Was bedeutet für, ich würde sagen, junge, erfolgreiche Frauen mit relativ viel Geld und relativ viel Stress im Job. Also wie die Neon. Ungefähr wie die Neon. Oder halt, wie heißt es mit für die, es gibt ja so Neon, aber wenn man schon Kinder hat. Das gibt's ja jetzt auch. Brigitte. Nein, auch von Stern. Na egal. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mir noch gekauft das passend betitelte Bella Luna, das unglaubliche Magazin. Und das unglaublich mir sehr, weil inklusiv. Das sieht aus wie Gala. Ja, das ist sozusagen eine Gala mit Esoterik. Ja. Und das gefällt mir auch sehr gut. Also so Pseudo-Sandra Bullock vorne drauf. Genau. Also das kostet hoffentlich nicht mehr als 1,30 Euro, weil das sieht ungefähr so aus. Das kostet 3,60 in Schweizer Franken. Wow. Okay, und wie viel noch? Mehr will ich nicht sagen. Okay. Kann ihn sicher jeder selber ausrechnen. Richtig. Oder wir machen mal eine Seite auf, neue, neben dinowitze.de, die einfach was umrechnet. Richtig, also nur mal unser Side-Projekt ein bisschen zu pushen, dinowitze.de. So, das war's. Eine ganz fantastische Seite. Ja, aber man muss auch sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht in der Slowakei wohnen, da kostet das Happiness nämlich 27 Euro. Ja, aber und dafür kann man zum Urlaub kaufen, das ist wichtig bei solchen Sachen. Genau. Mhm. Und Happiness. Das Happiness ist so ganz schön gestaltet eigentlich und das Happiness hat immer so Themen, also zum Beispiel war mal so Erkenntnis oder irgendwie sowas und diesmal ist es Loslassen. Ist aber ganz schön weit gefasst, ja, das Thema. Ja, aber dann geht halt in jedem Text in dem Heft geht es um dasselbe. Und das liest sich auch immer genau gleich, weil die halt immer so generische Weisheiten sagen. Aber ich gehe ja nochmal genauer drauf ein. Und auf dem Cover ist interessanterweise so zwei, sagen wir mal, indonesische Mädchen. Was meinst du? Sowas in der Art? Ich würde jetzt sagen, ja, indisch oder sowas, ja. Indonesisch, sowas aus in der Richtung. Aus Sri Lanka. Ja, kann man nicht so genau sehen. Die haben so wallende Gewänder an, sind am Strand und halten sich an den Händen und drehen sich so. Wie bei der Szene in Titanic unten, wo die so Party machen. Und dann halten die sich Händchen und drehen sich im Kreis. Genau. So sieht das aus. Und das ist deswegen gezeigt worden, weil das ein Beispiel ist für eine Situation, wo man loslassen soll. Loslässt. Dann bricht man sich den Hals. Ja. Vielleicht lassen die innerlich los und haben super viel Spaß. Das kann natürlich sein. Ich glaube, es ist eh nur gespiegelt, das ist eine Person. Ja, die eine hat ja viel längere Haare. Ja. Ist vielleicht geshoppt. Das ist gespiegelt und verzerrt. Kann man eh nicht erkennen, sind Asiaten, sind alle. So, und dann kommt, ich mache das jetzt auf und gehe chronologisch vor. Okay. Weil wir ja wissen, das heißt von vorne nach hinten. Ja. Und es fängt an mit die Kunst des Loslassens und also das ist das Editorial und die Happiness-Redaktion erzählt uns jetzt erstmal ein Märchen und zwar innerhalb von 3 Zeilen. Das ist ja schrecklich. Ich will auch. Das schmeckt aber gut. Aber ich erzähle euch jetzt auch das Märchen und ich möchte wissen, ob ihr das auch so kennt, wie ich das jetzt vorlese. Okay. Es war einmal ein junger Bursche, der erhielt für 7 Jahre treuen Dienst einen großen Klumpen Gold als Lohn. Hans im Glück. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Hans im Glück. Ja, mein das Tipp ist an. Richtig, aber ich erzähle noch das Märchen komplett zu Ende. Wie ist das Happiness erzählt? Auf dem Heimweg ging er allerlei unvorteilhafte Tauschgeschäfte ein und kam arm, aber glücklich zu Hause an. Das ist das Märchen. Ja, stimmt. Darf ich kurz mal ein Märchen von Stewittje erzählen? Ja. Es gab einmal ein Kind, das wurde von seiner Stiefmutter so weggescheucht, dann kam es irgendwann wieder und alles war gut. Ah, und sie hatte einen Prinzen. Ja, aber das ist jetzt zu ein detailreich. Pädophilen. Also. Pädophilen, nekrophilen Prinzen. Ja, oder kennt ihr das Märchen von Rotkäppchen? Das Mädchen, das zu seiner Oma ging. Ende. Am Ende ist ja alles gut. Ja, ich überlege gerade auch noch, ob ich noch ein anderes Märchen kenne, aber es fällt mir nicht. Hänsel und Gretel liefen in den Wald und waren hinterher satt. Ja. Also ich finde das gut, wenn man so diese Märchen reduziert auf das Endergebnis. Das ist so ich habe gerade Zeitalter Twitter. Ja. Ich habe gerade viele lehrreiche Lektionen gelernt. Für dein Leben. Für mein Leben. Lass uns, das können wir ja die nächsten Wochen machen, einfach so immer Märchen tweeten, ganz kurze. Ja, das stimmt. Und jetzt ist hier, sagen Sie natürlich direkt, dass Sie sagen, ein materiell orientierter Mensch kann dieses Märchen nicht verstehen, weil Hans ja nicht wirtschaftlich arbeitet praktisch, sondern sich freut, obwohl er nichts hat. Der war einfach nur dumm. Das ist bei Glück ja eh das Problem. Im Deutschen ist ja Glück und Glück haben und Glück dasselbe Wort. Sein. Das ist ein Problem, während man im Englischen zwischen Happiness und Luck unterscheidet. Happiness. Abineth. Und die haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und sind nach Nepal geflogen. Nach Nepal. Hab mich verlesen. Und, ich liebe den Geruch von bestimmt Nepal. Bestimmt warm da. Ja, ja. Und haben in Nepal das Mönchen vorgelegt und die haben dann gesagt, Hans ist ein weiser Mann. Also die Version von der Küche. Anscheinend. Ja, wahrscheinlich, weil er ganz viel unvorteilhaft getauscht hat. Nach der Version könnte man das auch sagen eigentlich. Er ist ein weiser Mann. Denn er wollte den Riesenklumpen Gold nicht tragen. Das war schon das Editorial. Das war eigentlich das Editorial. Wow. Mehr braucht man da nicht sagen. Das ist ja deep. Und dann gibt es schöne Leserbriefe. Da fand ich besonders einen gut, der zeigt, wie sehr Leute berührt werden vom Abineth. Liebes Abineth-Team, inspiriert hat mich das Heft Entdecken. Die Zeile, welchen Weg soll ich gehen, hat mich auf neue Pfade geschickt und mehr Klarheit in mein Leben gebracht. Ja, die Zeile hat gereicht. Ja, das ist die Scheine da wirklich ein ganzes Heft gemacht. Komprimiert. Ja. Und jetzt ist Schluss. Keine Schokolade mehr. Und unter der Überschrift Stühle helfen bei der intuitiven Entscheidung schreibt eine Ursel Neef, die arbeitet für das Institut für Psychosynthese und interpersonale Psychologie. Und mehr, ich schreibe gar nicht, was sie schreibt. Also ich sage das jetzt nicht, weil da braucht man gar nicht zu sagen. Nee. Wer schon im Institut für Psychosynthese arbeitet, das hört sich an wie so ein Cyberpunk-Roman. Lieber in unserem Institut anfangen. Wir suchen neue Praktikanten auch gerne ab nächsten Monat für den nächsten Podcast. Genau. Einfach mal melden bei mail@institutfuerhumoralpathologieundphotosynthese. Punkt. Hollywood. Friend da haben Tarantino. Das ist jetzt für eine ganz kleine Gruppe, dieser Witz. So. Und ja, dann gibt es da drin so Thinspiration, Inspiration, ist ja kein Pro-Anna-Heft. Und da ist so Loslassen. Ah, weil das Spanische ist das Loslassen. Loslassen. Also Los wie Los Wochos. Oh, und da bist so klug. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Das waren jetzt übrigens 6 Seiten Loslassen. Das ist gar nicht schlecht, weil man kann gut Magazine in dieser Zeit, also eigentlich kämpft da jede Zeitschrift um ihr Überleben. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt gut, wenn die jetzt ihre Seiten damit füllen, dass sie auf eine Seite ein Stockfoto packen und da eine Zeile Text runterschreiben und dann die nächste Seite kommen. Aber so ist natürlich auch zu erklären, weshalb die Dame von der einen Zeile so inspiriert wurde, weil das war eigentlich ein 6-seitiger Artikel. Ja. Darf ich mal diese gesamte Seite einfach so interpretieren? Ja, darfst du. Das ist was für eine Seite? Was sieht man da so? Ich sehe Jedis. Jedis mit Federbüschen auf dem Kopf in einem Märchen. Ja. Und die haben alle lieb. Ja. Wiegen nichts und jeder macht sein eigenes Ding. Das ist sehr schön. Du hast das jetzt etwas über dem Wertverkauf. Ja. Oh. Das klingt jetzt, als ob das eine ganz coole Seite wäre. Das ist eher, also wenn ihr schon mal so Frauenmagazine für so junge Damen gelesen habt, da steht dann immer so das neue irgendwie Hemd von Must-haves von dieser Saison. Nur 700.000 Millionen Euro. Ja. Aber im H&M gibt es das gleiche auch für 5. Und das gibt es hier halt auch. Die, oder für die Leute, die das nicht gelesen haben, wie die Mode-Doppelseite in der Bravo, die immer drin war. Wo dann auch damals schon, das kostet 80 Euro und das war aber für Teenager dasselbe wie für uns so. 700.000 Euro. Ich habe immer nur die Seite gelesen, wo sich Minderjährige ausgezogen haben. Aber das irgendwann war, konnten sich die ja sich selber, auch selber fotografieren. Die haben sich ja selber fotografiert, das war okay. Aber dann war das doch nicht okay und dann war es doch wieder okay. Okay. Und ich möchte kurz ein paar der Trends vorstellen. Nämlich zum Beispiel, Homing ist die neue Lebensart, bei der das eigene Zuhause zum Lebensmittelpunkt wird. Also Homing. Also wohnen einfach? Nein, Homing. Also ist, wenn du dich in ein Zimmer einschließt und für 3 Monate nicht mehr rauskommst. Das probiere ich nachher Kennst mal aus. Du den neuesten Trend aus den USA? Extreme Homing. Extreme Homing. Ja. Und zum Homing braucht man natürlich Sachen wie eine Vorhangkordel. Und darum kann man hier eine Vorhangkordel kaufen für 450 Euro. Jetzt ist das... Das ist das da. Das sieht aus wie so ein ich wollte sagen Staubfänger, aber ich meine Traumfänger. Mit so einer Quaste unten dran. Ja. Ansonsten das, was du als Jedi interpretiert hast, war natürlich ein Bademantel aus Jackhaar für 329 Euro von Manufaktum.de. Ah, Manufaktum ist und awesome. Richtig, bei Manufaktum gibt es all das, was bei Pearl nicht gibt. Und nee, darum braucht Scheiß, man nur die zwei Manufaktum Shops. Manufaktum ist ziemlich super. Ja, wenn man zum Beispiel einen Jackhaar-Mantel braucht. Ich bin auch ein Vertreter der Manufaktum-Fraktion. Ja. Ist aber zu teuer, leider. Wir haben auch, glaube ich, schon öfters Manufaktum erwähnt im Podcast. Echt? Ja, Manufaktum stimmt. Ist ja ein bisschen so wie Sky Mall, aber auf der Erde. Stimmt, also Manufaktum ist neben Pepsi und Milka eins meiner Lieblingsfirmen. Ja. Eine meiner Leben. Lieblingsfirmen, ja. Also ich hoffe, nächste Sendung sitzen wir alle in Jackhaar-Manteln. Ja, ansonsten gibt es auch Schals von Nema Revati Daya, drei Frauen aus der Frauenkooperative Panchachuli in Nordindien. Und die machen Schale, die 420 Euro pro Stück kosten. Cool. Da fällt mir dazu ein, es gibt zwei Knastvögel in der Schweiz, die das ohne Scheiß jetzt, die machen aus alten Militärmaterien Taschen etc. Materien. Militärmaterien, also aus so ja, Textilien. Feldplan oder ja, alten Jacken alten. Und sowas und dann machen die coole, hippe aus Sachen. Uniform. Cool. Ja. Lemonfish heißen die. Cool. Lemonfish. Ich habe letztens auch mal von solchen Leuten gehört, die machen einfach aus irgendwelchen Abfallprodukten irgendwelche anderen Produkte. Cool. Besitzt du sowas? Nein. Doch, Recyclingpapier. Ja, und was du gesagt hast, ein Märchen, da sieht man hier, es gibt so Bauklötze mit so Zwiebel drauf, was dann so aussieht wie hier der Kreml. Und eine Box kostet 48 Euro und die Webseite ist www.pipikaka.de. Nee. Pipikaka.de. Das steht da wirklich? Ja. Ja. Das habe ich ja in diesem. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nicht verballhornt. Das steht da wirklich. Du willst ja, uns wohl verholen, ja Pipikaka. Crashkurs 2. Ja. Und da lernen wir die ganze Zeit solche Sachen. Wenn man sich so eine Domain nimmt, dann kann man gleich sein eigenes Grab schaufeln. Das ist so wie wenn man Humoralpathologie hat, dann ist das eine gute Domain. Okay, dann Respekt wieder weg. Ja, das machst du da schon alles raus. Und egal. Klammer auf, minus Respekt. Bam! Ja, ansonsten mache ich nur noch mal kurz ein paar Sachen zusammenzufassen. Es gibt auch traditionelle deutsche Uhrmacherkunst, trifft auch fernöstliches Klangschalenhandwerk. Das ist so eine komische Uhr, die aussieht wie so eine Schachuhr, wo oben so eine Schüssel drauf ist, die dann bung macht. Sieht aus wie ein kleiner Herd mit Uhr. Ja, kostet 700 Euro. Sieht aus wie eine Kaffeemühle mit Uhr. Also es ist alles eher für Leute, die kein Problem mit Geld haben, die auch loslassen können, was das angeht. Ja, also ihr Geld. Genau. Ich habe immer so ein Problem mit Sitzen. Gibt es da auch ein Produkt? Mit Sitzen, ja, es gibt ein Problem. Ein Produkt, nämlich Sitzwunde. Nämlich hat Gabriele Wander von Mishu ein Wunder vollbracht und hat einen Sitz gemacht, wo man nicht normalerweise dran denken würde, dass man darauf sitzen kann. Das sieht so aus, als hätte man so, man war beim Baumarkt, hat sich so alle so krummen Stücke, die übrig geblieben sind von Leuten, die gesagt haben, ich brauche die MDF-Platte in dem Maß, dann zusammengeklebt und dann oben noch so ein Lineal drauf oder so. Dann, sieht dann, ganz Mischuga aus. Sieht ganz unbequem aus. Sieht seltsam aus. Hat aber den Designpreis Red Dot bekommen. Ja, wir können, apropos, man kann jetzt auch seine Bewerbung für den Humoralpathologie-Designpreis an uns schicken. Mhm. Und wir verleihen ihn einfach nächsten Podcast und dann mit aussagekräftigem Brustbild damit auszeichnen und werben. Ja, und gibt es in diversen Ausfertigungen und Preis auf Anfrage. Was okay. heißt ganz teuer. Ansonsten gibt es natürlich auch Sachen zum Essen, zum Beispiel reishunger.de, wo man Reis bestellen kann. Dann haben die Kekse gemacht. Die Kekse sehen ungefähr so aus wie Schwämme. Und aber wir können sie alle zu Hause nachbacken, denn die Rezepte stehen hier, nämlich Tradition, Erfindergeist und Fantasie, das sind die Zutaten. So backe ich alle meine Kekse. Seit Jahr und Tag. Bei uns sind die Familienrezepte sehen genauso aus. Ja, aber es ist manchmal schwer, weil man muss immer in den Traditionsladen und dann Tradition kaufen. Aber man kann auch einfach Anna Tefka hören. Nein. Wollte ich gerade sagen. Ja, und ich weiß, ihr kennt bestimmt so, habt schon ein paar Mal so Schopenhauer gelesen oder so lustige andere Leute, die immer so Aphorismen geschrieben haben. Mhm. Und einer davon ist der hier steht. Alte Senfgeheimnisse wachküssen sie mit Raffinesse und Mut vermischen und trotzdem traditionell bleiben. Ein Aphorismus, dem Thomas Weber mit seiner Senfmanufaktur konsequent folgt. Ist das ein Aphorismus? Ich weiß gar nicht genau. Senfmanufaktur. Senfgeheimnisse wachküssen. Das Schönste sei die Schokolade-Chili-Senf. Senf ist ein ganz natürliches Aphorismus. Aphorisirirakum. Ja, nee, also wirklich, das ist ein natürlicher Aphorismus und da kann sich keiner mehr halten, da werden alle ganz rollig. Ja, wow. Drollig? Wie ein Rollmops. Ja, ich gehe jetzt auch gleich nach Hause und sag, Schatz, hol schon mal den Senf raus. I know what you're getting at. Ja. Ich hätte gerne einen extra Senf. Das kann man echt machen. Also wenn man auch mal in der Disco ist, einfach ein bisschen Senf. kennt man ja, diese Leute, die dann aufwachen. Ich wurde gesenft. Ja, sonst gibt es auch pure Magie, nämlich für die Schönheit. Da möchte ich mal die komplette vorlesen, die Werbung. Oder? Bevor du irgendwas sagst, es klingt so, als egal wie hässlich du bist, wenn du das benutzt, dann... Das ist wie pure Magie, ja. Dann siehst du aus wie Michelle Hunziker. Ja, pass auf. Kann eine Creme 24 Stunden lang wirksam für alle Hauttypen geeignet und trotzdem naturrein sein? Mirjana Boric hat mit ihrer kleinen Manufaktur dieses Wunder vollbracht. Inspiriert von der Insel War und deren Naturschätzen hat sie die absolut reine biologische All-in-One-Creme Zauber kreiert. Ein ganzheitliches Produkt, das die selbstregulierenden Kräfte unserer Haut stärkt und ihre ureigene Schutzfunktion aktiviert. Frisch in kleinen Mengen und liebevoll hergestellt. Creme Zauber. 25 Milliliter, 40 Euro. Und die Webseite ist aber MyQ Essence und auf der Creme Zauber steht MyQ Essence und nicht Creme Zauber. Ist das bescheuert. Ja. Vor allen Dingen auch wieder diese Produktnamen sind wirklich nicht gut und auch die Domainnamen. MyQ Essence. Aber es muss immer alles. Also pipikaka.de fand ich schon gut. Manufaktur sein. Da ist Lush. Lush Shop. Das hier steht, man soll Sachen bei Lush Shop kaufen, wenn man eine kleine Umweltaktivistin ist. Okay. Oder wenn man gerne Sachen hat, die sich anders verhalten, als man es kennt. Deswegen mache ich immer einen großen Bogen um den Lush in Tübingen, weil da die ganzen Linksradikalen sich treffen. Ich finde es gut, wenn man so Cremes entwickelt, dass man dann nicht sagt, ich kriege immer Pickel von so Cremes, deswegen versuche ich mal was anderes zu machen. Sondern man sagt, ich wurde inspiriert von irgendeiner Insel. Tja, warum ist es hier eigentlich so schön? Ja. Genau. Ja, das war's mit den Produkttipps für heute. Oder zumindest mit dem Produkttipps aus dem Apineth. Aber im Apineth gibt's auch ein dickes, dickes Interview mit Ole Nydahl. Der ist sowohl 70 als auch Däne. Und Lama. Und zum Beispiel fängt er zu Drama-Lama. Hero Lama, there is Lama. And another little Lama. Fuzzy Lama, funny Lama. Lama, Lama, Duck. So. Und die erste Frage ist schon, wie wird ein Däne Lama? Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das fand ich nur eine schöne Frage. Und er gibt einfach super Tipps. Zum Beispiel, wenn meine Gedanken immer wieder abschweifen, was man machen soll. Sagt er, manchmal ist es schwierig, die Gedanken loszulassen, vor allem, wenn es zu viele werden. Aber es gibt ein gutes Mittel, ein Geräusch, das jeder verwenden kann. Sag laut oder leise die Silbe Patch. Und in dem Moment zerstreuen sich die störenden Gedanken und sind weg. Stimmt. Ich habe jetzt Oma erwartet. Aber welche? Ist das P-E-T-S-C? P-E-J, vielleicht auch Pay. Ah, Pay. Weiß stimmt, das nicht. Klappt besser. Und er hat aber noch weitere Tipps, was tue ich, wenn es hektisch wird. Da sagt er, da gibt es folgende Möglichkeit. Denk dir einfach das. Buddha sitzt über deinem Kopf in Regenbogenlicht getaucht. Nun ziehst du ihn in dein Herz hinunter und machst weiter. Scheiße. Das mache ich beim Sex so. Das ist sehr, sehr skurril. Oh. Ja, aber wir haben noch einen weiteren Tipp von ihm, mit dem er uns erklärt, warum der Preis es heißt, nicht erfolgreich war in Japan. Nämlich, er sagt, in Asien kennt man von allem den Preis. Ja, das ist, sagt er einfach so. Ja, was meint er? Damit meint er, dass die Asiaten so unter der Frage, warum fällt es gerade uns Europäern so schwer loszulassen, sagt er, in Asien kennt man von allem den Preis. Und hier muss man sich drüber Gedanken machen. Ja, ja. Und deswegen kann man nicht loslassen. Darum kriegt man nicht das Auto und die Reise. Das ist der schönste Satz, der jemals hier gefallen ist in dem Podcast. Ja. Und der hat auch so einen komischen Schnurrbart. Nein, den habe ich drauf gemalt. Echt? Ja, merkt also, man gar nicht, ne? Nee, es sieht voll natürlich aus. Passt ins Design irgendwie. Ja. Ist so schön gemacht. Ja. Schön schwurbelig. Schwurbelig. Und ansonsten schreibt er, der macht noch andere schöne Sachen, nämlich mit seinen, wie nennt man das denn dann, Schülern, macht er immer so Fallschirmspringen und sowas. Cool. Weil das ist gut für Meditation. Wie cool. Bei okay, das klingt der Model Fall. Und das Freak. Ja, genau. Klingt ein bisschen legit. Mehr vielversprechend. Ja. Das ist ja wie bei ziemlich beste Freunde. Also wenn ich an Entspannung denke, dann denke ich an Fallschirmspringen. Ja, das ist, weil wenn man Fallschirmspringt, weil wenn man, wie war das, wenn man losgelassen hat, geht ja um Loslassen, dann hat man auch keine Angst mehr. Und wenn man dann merkt, dass man Fallschirmspringt und dann keine Angst hat, dann ist man geheilt von seiner Weltlichkeit. Okay. Es ist ja auch sehr wichtig, dass du nicht hier Entspannung und Meditation verwechselst. Meditation ist nicht gleich Entspannung, das muss man sich immer vor Augen halten. Ansonsten hat hier die Telekom inseriert. Wow. Nein, hat sie nicht, aber das sieht so aus. Haben genau dieselben Farben. Nee, es kann nicht dieselbe Farbe sein, weil die Farbe haben die sich ja gecopyrighted. Ja, es ist aber trotzdem Magenta. Vielleicht, ja. Aber nicht Telekom Magenta. Aber ziemlich. Ah, das ist ja mit Roy Martina. Ja, das ist nämlich wieder so wie im Elixier. So die Leute, die vorkommen, inserieren auch. Mhm. So. Ach, so ein Zufall. Das reicht jetzt von dem. Jetzt gibt es auch noch eine Reise, nämlich nach Irland. Das sieht aus wie Rosamunde Pilcher. Und in Irland. Und da ist Rosamunde Pilcher. Nein, das ist Gudrun Bergmann. Oh. Ach so, das ist dasselbe. Und die sagt einmal sowas wie, dass da halt so Leylinien sind, also so Energielinien und sowas. Aber ich fand sehr schön, als sie erzählt, wie sie da hingefahren ist, zu dem Hotel Budir im Dorf Budir, sagt sie nämlich, uns kam niemand, beinahe niemand entgegen. Uns kam niemand entgegen. Ah, doch, es kam jemand dagegen. Das ist so, wie als wäre sie so 2 Stunden gefahren, hätte ich gedacht, geil, ich kann in meinen Artikel schreiben, uns kam niemand entgegen. Und dann plötzlich, scheiße. Ja, aber das ist, als würde sie das genau schreiben in dem Moment, in dem das passiert. Ja. Das macht nicht mal Sinn. Wieso? Ja, das ist sehr seltsam. Ja, und bla bla bla, Schneescooter-Touren, bla bla bla. Also das ist uninteressant. Sonst gibt es im Apinev, ich blätter mal weiter, genau hier. Dann gibt es nämlich noch die Kunst des Loslassens. Es ist überschrieben, als wäre es Psychologie, aber es ist Kabbala. Und genau wie der Hinduismus und der Buddhismus lernt uns die Kabbala, dass jeder Mensch mit dem Gepäck eines früheren Lebens auf die Erde kommt. Gut, wir wissen also, es ist ganz egal, woran man glaubt, weil das alle machen dasselbe. Das ist übrigens im Knast genauso. Du gibst das dann erst ab und dann, wenn du wieder rauskommst, dann nimmst du das Gepäck wieder mit und deswegen werden die meisten auch wieder rückfällig. Ja, stimmt. Du gibst halt da deinen Zahnbürste ab oder was du hast da bei dir. Ja. Schweizer Taschenmesser. Handy. Ja. PS3. Genau. Kriegt man das auch wieder. Das kriegt man nicht wieder. Nee. Kriegt man das Koks nicht? Ja, kriegst nicht wieder. Scheiße. Dann muss ich das nochmal überlegen. Alles für sich behalten. So was schimpft sich Rechtsstaat. Ja, wirklich. Alle einsperren. Geld ist dann auch nichts mehr wert, wenn du diese Politiker. Ist das der Kotenfarbige? Nein, das ist Roy Martina. Und der ist Experte für Prävention und Mind-Body-Coach. Und er entwickelte die sogenannte Instant-Release-Technik, mit der viele Männer sehr erfolgreich mit der man der lernen kann, Senfduft schwebt in der Luft. Richtig. Mit der man lernen kann, loszulassen. Loslassen ist der Weg, nicht das Ziel, sagt er. Und da möchte ich nur ein kurzes Zitat bringen. Den Prozess des Loslassens nenne ich Heal-All oder Heal-AI. Kann man nicht so genau sehen. Schreibt man Heal-AL. Hilal? Hilal. Na, ich glaube, das heißt Heal-AI. Heal-AI, weiß man nicht. Ja, doch. Ja, aber er schreibt dann Spiegelstrich, es bedeutet so viel wie ganzheitliches Heilen. Also jedenfalls heißt der Schreibweise bedeutet das schon mal gar nicht heilen. Heal. Mit zwei E, oder? Ja, ja. Ja, das bedeutet einfach Stöckelschuh. Ja. Stöckel. Ja, das muss ja nicht Englisch sein. Heal-Eye. Ach, klingt nur zufällig gleich. Ja. Ansonsten waren bei dem Heft auch noch bei ein paar Loslasskarten. Die habe ich aber schon losgelassen. Und hier gibt es auch Psychologie, eine ganze Seite zum Thema Aufräumen in 7 Schritten. Und man würde jetzt meinen, es geht um Aufräumen im geistigen Sinne, aber es geht einfach um Aufräumen. Also zu Hause, sein Zimmer aufräumen, seinen Schreibtisch aufräumen. Du dir ja vielleicht mal eine Scheibe abschneiden. Das braucht mein kleiner Bruder. Ja, das stimmt. Ich bin sehr unordentlich. Ich lasse immer all meinen geistigen Ballast überall rumliegen. Ja. Dann gibt es noch Professor Joachim Bauer. Der sieht voll gruselig aus. Waren die Karten jetzt geklaut? Also schon im Kaufland oder wo du das gekauft hast? Nee, die habe ich selber raus. Das war nicht wie bei Limit. Nee. Du wolltest deinen Jean-Claude haben. Meine Jean-Claude-Karten. Nee, der sagt, Professor Joachim Bauer hat wissenschaftlich bewiesen, dass es Liebe gibt oder sowas. Weiß ich nicht. Ist ja Dopamin. Und dann gibt es noch Cecilia Ahern. Woher kennst du die? Nicht. Doch. Das kommt mir die auch hat einen an. Ganz bekannten Roman geschrieben. Twilight. PS, ich liebe dich. What? Ja, na gut. Ja. Ah, mit Gerard Butler. Ja, genau. Der Roman mit Gerard Butler geschrieben. Der hat sich ja gerade ins Gerard hat immer gesagt, mach mal ein bisschen was mit Blut rein. Richtig. Hat sie gesagt, nö. Der macht ja mal abwechselnd einen brutalen Film und dann einen nicht brutalen Film. Aber der hat sich ja gerade in der Entzugsklinik eingewiesen. Habt ihr es auch gesehen? Nee. Was? Ja, ohne Scheiß. Oh, Scheiße. Der hat ja schon mit 27 aufgehört zu trinken, aber jetzt hat er irgendwie so eine Medikamentensucht entwickelt und ja. Halte durch, Gerard. Ja, wir könnten ihn vielleicht auch mal ein bisschen. Du bist zu hot, um zu sterben. Was? Obwohl das Heath Ledger auch nicht aufgehalten hat. Genau. Der ist ja aus Versehen mit dem Mund auf eine Packung Tabletten gefallen. Der sah ja auch nicht so gut aus. Und dann gestorben. Nee, er sah wirklich nicht gut aus. Es gibt übrigens eine hotte Mischung aus dem toten Heath Ledger, also nicht aus der Leiche, sondern aus dem noch lebenden Heath Ledger. Und ja, Chris Hemsworth. Sehen. Wow. Nämlich mich. Charlie Hammond. Der spielt die Hauptrolle in Sons of Anarchy. Ah. Aha. Und der ist genau die Mischung aus den beiden. Und zwar eine gute Mischung, würde ich mal sagen. Experiment gelungen. Ja. Ist kein Tom Cruise, aber immerhin. Tom Cruise. Tom Cruise. Kein David Hasselhoff, aber. So, und wir haben Glaube, Liebe und Hoffnung von Cecilia Ahern. Und dann muss ich erstmal eine Frage vorlesen. Nämlich, ihr neuer Roman dreht sich um die Begegnung mit dem eigenen Leben. Eine ungewöhnliche Idee, wie kamen Sie darauf? Was heißt das überhaupt? Wie begegnet man denn dem eigenen Leben? Also ich habe das Buch nicht gelesen und die Antwort hat mir auch nicht weitergeholfen. Darum möchte ich das jetzt mal an die Leser schicken, an die Hörer unseres Podcasts. Die dieses Buch zufällig gelesen haben. Ja, was ist das, die Begegnung mit dem eigenen Leben? Ich glaube, ich packe den Film mal auf meine Videothekenliste, dass der mir mal zugeschickt wird, dass ich weiß, worum es. Ja, das ist ja das neue Buch. Das ist das neue Buch heißt Ein Moment fürs Leben. 448 Seiten, Krüger Verlag, 1695. Ah, Mist. Fast. Der Preis ist heiß. Und sie schreibt auch für wenn du jetzt Asiate wärst, hättest du es gewusst. Ja, richtig. Du hättest es vielleicht gewusst. Ich habe es nur halb gewusst. Und sie wird gefragt, woran glauben sie? Und sie sagt, an die Macht des Herzens. Wer mit dem Herzen sieht, sieht mehr. Es ist die einzige Sprache, die jeder versteht. Die Sprache, die alle Türen zu öffnen vermag. Und ich bin nicht religiös. Da möchte ich anfangen zu beten. Auch wenn ihr mich jetzt anschaut wie von einem anderen Planeten. Nein. Doch ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwo eine höhere Macht gibt. Mir gefällt der Gedanke, dass wir nicht alles durchschauen können. Das Leben ist voller Überraschung. Ja, das war's. Also, sie sagt irgendwie nicht. Sie sagt einfach nur blablabla. Ein einzigartiges Interview. Ja, wirklich. Das frage ich mich halt auch, wenn jemand jetzt so ein Heft jeden Monat kauft. Ja. Ich glaube, kommt alle 2 Monate und da steht halt immer dasselbe drin. Also immer so, ja, ich glaube an so eine höhere Macht und dass man so gut sein soll. Ja, und mir gefällt das so, dass der Mensch nicht alles weiß. Und ja. So. Das sind so. Das heißt, diese Kombination an Sätzen und Wörtern hat man doch schon eine Million Mal gelesen. Weil es auch jeder denkt, wenn man ihn fragt. So. Und was denkst du drüber? Ja, das. Ja, ich meine, das ist auch so Sachen, die sind so kontrovers. Aber was glauben sie? Ja, dass Leute nett zueinander sein sollen. Nee, finde ich scheiße. Ich bin Materialist. Ich finde, Leute sollten alle böse sein zueinander. Genau. Das habe ich zu wenig bei meinem Satanismuskurs an der VHS gelernt. In Deutschland. Ah, jetzt kommt. Zum Kuschelkurs, das gefällt mir nicht. Richtig. Ich finde, das sollte wie in Amerika sein, ja. Wo man ein Snob ist, wenn man sagt, alle Leute sollen zum College gehen können. Ja. Ah, naja. Und jetzt kommt eine Hassseite, nämlich Brandon Bass schreibt irgendwas, oder weiß man nicht, ob sie das schreibt oder ob das über sie ist. Das ist alles ein bisschen unklar. Das also ist halt eine heißt Brandon. Brandon Bass heißt sie, ja. Ja. Sie. Ja, sie. Brandon. Brandon. Bedankt bei ihren Eltern. Ja. Wenn ihr mal, stell dir mal vor, du bist dann immer eingeladen und die Leute kennen dich nicht, deine Gastgeber, und du sitzt dann immer da, wo das blaue Geschirr gedeckt ist und blamierst dich. Schrecklich. Und als bei ihr ein Tumor entdeckt wird, begibt sie sich auf eine Reise nach innen und 6 Wochen später ist sie geheilt. Ohne Medikamente, ohne OP. Sie hatte nämlich herausgefunden, dass Biochemiker entdecken, dass unsere Zellen emotionale Erinnerungen speichern. Und sie hatte Gebärmutterkrebs und dann hat sie einfach dran gedacht und dann war es wieder weg. Das ist das Problem, dass normalerweise, wenn Leute mit Krebs diagnostiziert werden, dann denken die dann nicht dran. Und deswegen kann das auch nichts werden. Also sowas Assiges liest man selten, wie sowas. Ja, also. Schön für dich. Es gibt, wie gesagt, einige Leute, es gibt ja auch wirklich Krebsfälle, wo es einfach heißt. Ja, sicher. Ja. Aber es halt, sind die wenigsten. Wenn man jetzt anderen Leuten nicht, das weil sagt. Sie daran gedacht hat. Ja. Warum muss man, wenn man Krebs hatte und danach wieder gesund wird, immer gleich verrückt werden dazu? Ja, sie scheint aber eh eine sehr sympathische Person zu sein, weil sie schreibt, obwohl ich bewusst lebte, mich vegetarisch ernährte und mich viel an der frischen Luft bewegte, wuchs der Tumor in meiner Gebärmutter. Ich begriff die Krankheit als Prüfstein meiner Überzeugung. Als der Tumor nach 6,5 Wochen wieder verschwand, ahnte ich nicht, dass dies der Beginn eines lebenslangen Loslassens sein würde. Denn jetzt kommt's. In den folgenden Jahren erschütterte eine Serie von Ereignissen meine Identität. Unser Haus brannte nieder, unsere Gehälter und Konten wurden von der Steuerbehörde eingefroren, mein Mann gestand mir, dass er eine andere liebe und unsere Tochter wollte nichts mehr mit uns zu tun haben. Zurecht. Also, man sollte vielleicht auch mal schauen, ob man vielleicht selbst schuld an sowas ist. Naja, ja, ich da weiß kann man nicht so viel, wenn das Haus abbrennt. Dafür kann man vielleicht nichts. Es sei denn, man hat das Haus abgefackelt, damit die Konten nicht eingefroren werden, aber dann kommt es raus und die Konten werden doch eingefroren. Ja. Vielleicht ist das wie bei Kimble. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation, ja. Das sind völlig haltlose Anschuldigungen, die nicht mal Anschuldigungen sind. Freies Assoziieren hier. Das also, sagt jetzt keiner ernst. Ich will jetzt nichts weiter Schlimmes über Brandon Bass sagen. Ich habe keine Ahnung, was sie so macht. Aber wenn man Leuten sagt, wenn sie Krebs haben, sollen sie einfach 6 Wochen meditieren, dann ist man ein Arschloch. Ne? Ja, Entschuldigung, aber sagt ihr das wirklich so, wie du es gesagt hast? Wenn ihr Krebs habt, dann denkt einfach dran oder erzählt sie einfach davon, ich hatte Krebs, ich habe dran gedacht und das ist weg. Ja, natürlich macht sie das so. Aber trotzdem hat sie auch The Journey, so heißt das Buch, geschrieben. Und da gibt es auch so eine Erweiterung. Und hier steht, die therapeutische Methode wird weltweit in privaten Praxen, Krankenhäusern, Schulen und Gefängnissen angewandt. Oh nein. Also in privaten Praxen. Ja. Und ansonsten in verschiedenen Institutionen, wo man sich nicht wirklich dagegen wehren kann, dass es angewandt wird. Ja. So wie bei dem Mann von Michelle Bachmann, der hat auch so eine komische Klinik. Ja, kann sein. Wo die nur so Humbug machen, ja, und Krebs damit heilen wollen. Und zu dem Krebs-Dings kann ich noch was sagen, nämlich habe ich bei ProSieben, bei TAF gesehen, einen schönen Moment, wo zusammenfiel Krebs, Sexismus und gute Absichten. Nämlich, gibt eine Aktion Beauty in Bald oder sowas, wo man irgendwie Barbies die Haare abschneidet und das bei Facebook liked, um kleinen Mädchen, die Krebs haben und eine Chemo machen, zu zeigen, dass sie auch ohne Haare aussehen können wie eine Prinzessin. Nämlich wie Barbie. Wie Barbie, wenn man ihr die Haare abschneidet. Und da dachte ich, vielleicht wird es sich eher lohnen, kleinen Mädchen beizubringen, dass, wenn sie schwer krank sind, sie nicht schön sein müssen. Oder so. Also ich denke mal, das Problem wird man jetzt nicht bei kleinen Jungs haben, dass man denen sagt, ihr seid nicht schön genug oder sowas. Aber anscheinend kleine Mädchen, naja. Also es war lieb gemeint. Nachdem ich Toddlers und Tiaras gesehen habe, erschreckt mich nichts mehr. Und kleine Kinder, Mädchen müssen eh nicht schön sein. Kleine Mädchen sind schön. Und das sind sie meistens auch. Die müssen nicht Make-up tragen und, ja, und die dürfen sich auch Tanning-Spray. Als Kind ist das der einzige Moment, wo man mal scheiße aussehen kann. Wo man sich mal selbst die Haare schneiden darf und keiner was da sagt. Genau. Chai. Ja, ansonsten, das war jetzt der Hassmoment. Aber jetzt kommt wieder was Schönes. Ja. Nämlich, jetzt kommen die Experimente von Masaru Emoto. Oh nein. Ja. Ist er da auch drin? Ja. Oh. Du schaffst ja richtig in die hohe Riege. Ja, richtig. Also das Hochglanzmagazin. Das ist immer noch. On Moralpathologie. Aber das ist immer noch. Aber dem haben wir anscheinend wirklich ein gutes Sprungbrett geboten. Richtig, der ist jetzt recht bekannt, seit wir über den Apinef. Also wie gesagt, wir kennen den praktisch persönlich. Ja. Wir kennen jemand, der jemand kennt, der für den mal was übersetzt hat. Und ja, das ist Emoto, ist einer, der hat immer so Wasser eingefroren und hat dann daneben geschrieben Hass oder sowas und Liebe und Hitler. Und hat auch manchmal so Musik laufen lassen, Rockmusik und klassische Musik. Genau. Ja, der war auch in der Mondverschwörung, glaube ich, ganz kurz, ja, oder? Ja, ja, war er auch. Und dann sieht man halt so Bilder von so Schneeflocken. Da steht dann zum Beispiel, dass der Eiskristall, dass der Eiskristall, der halt aussieht wie jeder andere Eiskristall, dass da daneben stand Dankeschön auf Japanisch. Und cool. Japanisch, die Sprache, die auch Wasser spricht. Genau. Ja. Dankeschön auf Italienisch sieht ein bisschen anders aus. Und Yesterday von den Beatles sieht auch ein bisschen anders aus. Sieht das ist ja wie bei Ghostbusters 2. Ja, so ungefähr. Ja, und da brauchen wir jetzt nicht mehr zu sagen, das ist Quatsch von vorne bis hinten. Aber dann Werbung fand, für Candace. Das fand ich richtig geil, die Werbung für Candace. Ja, da ist eine Frau. Kristalle von eben. Ja, wirklich. Da ist eine Frau, die ein riesiges Stück Candace, was aber schwebt in ihrer Tasse und sie genießt das so. Sie hat so, sie riecht so an dem Candace, wie jeder weiß, stinkt Candace ja so nach Zucker. Also vielleicht ist sie ein Jedi. Ja, und in der Werbung steht Candace, mein Ruhepol. Und das ist ganz normaler Kölnzucker hier. Also das ist nicht irgendwie, naja. Also wenn ihr auch Candace den Ruhepol haben wollt, dann geht auf www.candacemeinruhepol.de. Die Seite gibt's echt. Ich handhab das ja so, ich habe immer in meiner Brusttasche ein großes Stückchen Candace und wenn der Blutdruck wieder in die Höhe schnellt, dann hole ich es raus und lecke daran. Dann bin ich wieder beruhigt. Ja, genau so macht man das. Ja, aber andererseits ist der Candace von Kölnzucker wirklich einer der besten Candace. Also wenn ich Tee trinke, trinke ich nur Candace von Kölnzucker. Ja. Also ich esse immer gern Zucker. Ich hab Kaya Janak. Cool. Hatte der auch Zucker dabei? Das ist ja Zuckerchen. Wie ein Loop im Podcast. Ja, und dann gibt es hier noch mehr Inspiration, nämlich Test, welche Göttin bin ich? Ah. Und da kann man testen. Ich bin Athene. Shiva. Nee, ich Jeder bin ist Athene. Ich bin Athene. Es gibt Artemis. Bin Morrigan. Das ist was? Artemis, Göttin der Jagd und des Mondes. Athene, Göttin der Weisheit und der Handarbeit. Sind nur die griechischen, ja. Wie langweilig. Na dann bin ich Athene. Göttin der Handarbeit habe ich schon mal gesehen auf YouPorn. So. Hestia, Göttin des Herdfeuers und des Tempels. Hera, Göttin der Ehe und Demeter, Göttin der Cerealien. Ja, das war ich. Du warst Demeter. Ja, aber ich mag auch gerne Cerealien. Ja. Na, dann passt das wie die Faust aufs Auge. Ja, komisch. Dann gibt es noch Persephone. Das Mädchen steht. Die war doch gar keine Göttin. Die steht auch nur das Mädchen. Und Aphrodite. Und Tony von Frosties. Ja, den gibt es auch noch. Und dann muss man halt so einen Test machen. Und das ist so wie in der Bravo halt. Da sind so Buchstaben dahinter. Und am Ende muss man schauen, ob man am meisten Buchstaben hat. Früher hießen die Dinger Psychotests. Ja, gleich sind. Jetzt ist das der große Test. Ohne einen Stift ist das fast nicht möglich. Ja. Und ein extra Zettelpapier. Zum Beispiel so Sachen. Eine Frage lese ich vor. Ihre beste Freundin heiratet und Sie sollen Zeremonienmeister sein. Wie sehen Sie aus? Originell und herausfordernd, schick und stilvoll, jugendlich und ein wenig sexy, bequem und nicht so auffällig. Nichts von dem. Ich bin nackt. Was? Ach, das ist so eine FKK. Hallo. Ich finde, alle sollten ein weißes Kleid anziehen. Aphrodite, nackt. Geil. Bam. Shazam. Also wir machen das Foto und das wird das neue Symbol für unseren RSS-Feed. Da haben wir bestimmt mehr Hörer in Zukunft. Bestimmt nicht. Ja. Könnt ihr auch ein Foto von mir machen, wie ich den Ursprungsnamen channel. Nee. Und so einen Heiligenschein hinshoppen. Okay. Ja, also das Heft ist jetzt erst zur Hälfte aus. Also ich werde jetzt so ein bisschen schneller mal durchgehen, weil das ist immer dasselbe. Es geht halt dauernd um dasselbe. Dann gibt es wieder neue Produkte. Nochmal 366 € mit Qui-Gon. Das kennt ihr aus Star Wars. Dann hier tanzen und loslassen. Liebe, trenne dich nicht. Bla, bla, bla, bla. Also das ist unglaublich, wie viel die hier reinkriegen in dieses Heft. Und Rezepte gibt es auch. Ja, Rezepte gibt es auch. Vegetarische Köstlichkeiten kosten 130 €. Dann Abraham, der Urvater. Und naja, da muss ich kurz nochmal meinen Abraham-Witz erzählen. Sagt Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Badumt. War das wirklich der? Ja, das war der Witz. Und ich, apropos aber ich Witz. Denke, die Leute, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, lachen jetzt ganz lange und die, die es schon mal gehört haben, denken sich, apropos Witz. Was? Ja, den Witz, soll ich den jetzt schon erzählen? Jetzt sollst du den Witz erzählen. Wenn wir jetzt schon Witze machen, muss ich kurz einen Witz erzählen, den ich bei Kollega gelernt habe. Kollega ist ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Ich weiß nicht, warum du das sagst. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Kollega gehört. Echt nicht? Aber ich höre auch keinen Hip-Hop. Kollega ist wirklich cool. Der ist, ich habe von einer anderen Band, die haben ein Konzert gegeben vor 2 Wochen, die kommen bald nach Reutlingen und das ist so eine Post-Hardcore-Band, aber die haben ein Lied von Kollega gecovert. Culture Candela? Nein, das ist eine andere Musik. Aber die haben ein Lied von Kollega gecovert auf diesem Konzert und das Video hat jetzt mehr Likes bekommen als deren erfolgreichstes Lied. Und unter anderem wurde es aber auch von Kollega selbst endorsed, der fand das cool und da stand immer dann als Kommentar unter dem Video von denen, der Boss hat euch geliked oder so, das ist echt gut. Ich finde das der gut. Der Boss? Ja, Bruce Kollege Springsteen? Kollege ist der Big Boss im seidenen Mantel. Ja, aber der heißt eigentlich nur der Boss, also du brauchst... Nein. Wenn du sagst, wenn du der Boss hörst und an Bruce Springsteen denkst, dann bist du 50. Aber wenn du ein altes zu dir, dann denkst du an Kollege. Und wenn du Baus hörst, dann denkst du Deadmau5. Ja. Wenn ich Baus höre, dann denke ich like a Baus. Ja, BAU5. Und ich muss jetzt aber den Witz erzählen, denn es gibt, also wenn ich das jetzt schlecht erzähle, dann müsst ihr halt mal auf YouTube gehen und eingeben, Kollege erzählt einen Witz. Er ist echt super, also ich mag seine YouTube-Präsenz. Er erzählt Witze, er macht auch gerne so Witz-Jux-Anrufe mit dem Telefon. So Scherzanrufe. Der ist so lustig. Wo er bei den Eltern von Kumpels anruft und sagt, hallo, ich bin die Polizei oder so. Ihr Pumpel, ihr Sohn, der hat gesprayt. Ja, stimmt, gesprayt hatte der. Und dann machen die halt so witzige Sachen. Aber ich erzähle jetzt mal einen Witz. Es ist ein Amerika-Witz, der ist auch in einer Amerika-Reise. Ja. Also, weißt du, da kommen, sind so zwei Leute in Amerika und die gründen so eine Stadt, ne? Und überlegen sich so, ey, scheiße, was machen wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt eine Stadt, hat keinen Namen, ne? Ja, dann denken die sich, machen wir mal ein Brainstorming. Und dann machen die so Brainstorming, erzählen sich was, denken sich, oh, jetzt muss ich das aufschreiben. Dann sagt der eine, ey, ich habe keinen Stift. Dann gibt der eine dem Stift, da hat er einen Pennsylvania. Und so hieß die Stadt. Ende. Das war cool. Okay, das könnte eigentlich auch ein wiederkehrendes Segment sein. Witz von Kollege. Ich muss, leider hat er keine gute Twitter-Präsenz, sonst könnte er uns mal hypen oder so, aber naja. Oh, übrigens, es gibt einen neuen Trailer von The Avengers. Oh yeah. The Avengers. Ich will nur Loki wieder. Es wird immer besser. Und wisst ihr, wer Hulk spielt? Das wusste ich bisher gar nicht. Ja, ich weiß. Mark Ruffalo, ich könnte Merlin doch noch überreden. Ich habe gerade nochmal Eternal Sunshine, am Valentinstag habe ich Eternal Sunshine auf dem Spotless Mind mal wieder geschaut und da spielt ja auch Mark Ruffalo mit. Das habe ich vergessen. Ich vergesse immer, wie viele Leute da mitspielen, die man kennt. Valentinstag. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe eine Karte bekommen zu Valentinstag. Ja, ich hasse Valentinstag. Ich möchte dann nur noch ein bisschen auf die Rezepte eingehen in diesem Magazin. Köstlichkeiten für mehr Energie. Und da steht, in unserem Essen so verbirgt Essen sich weit mehr als gesunde Vitamine und Mineralstoffe. So wurden bereits vor 2000 Jahren in der chinesischen Medizin zwei gegensätzliche Kräfte beschrieben, die jedem Lebensmittel innewohnen. Yin und Yang. Oder anscheinend heißt das eigentlich Yin und Yam oder so. Yam, yam. Okay. Indem wir bewusst zu bestimmten Nahrungsmitteln greifen, können wir deshalb unser Wohlbefinden sanft steuern. Und dann wird hier jetzt kurz gesagt, was Yin und Yang ist. Yang ist zum Beispiel Salz, Eier, aller tierischen Produkte, Fleisch und Fisch. Dann gibt es auch Yang-Gemüse. Das ist alles Wurzelgemüse, Kohlsorten und Knollen. Yin ist Zucker, Kaffee, Obst, Milch, Milchprodukte, Alkohol. Das Kaffee kannten die da noch gar nicht. Tja. Und Yin-Gemüse. Candies. Ich möchte kurz das abschließen. Yin-Gemüse ist Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Auberginen. Aber Kartoffel ist ein Knollengemüse. Ja. Und ist deswegen Yang. Also irgendwie müssen sie sich auch mal hier besser konzentrieren, wenn die diese Dinger schreiben. Ja. Und neutral ist alle Getreidesorten. Okay, also wenn man auf der sicheren Seite bleiben möchte, dann muss man nur Brot. Dinkel. Ja, und da ist hier so eine Kastanien-Gemüsepastete. Ich würde eher sagen, es ist eine asiatische Frau, aber ich kann jetzt nicht mit der Unterschrift hadern. Apfelkuchen mit Feigen. Sieht auch nicht so lecker aus. Aber schmeckt sicher gut. Hier so ein Ding. Ja, oder? Das sieht doch aus wie so ein Ding. Das sieht echt Gemüseeintopf mit Kichererbsen, Möhren und Brokkoli, aber es sieht aus wie ein Ding. Aber das ist in so einem weißen... hässlichen Kürbis drin. Das sieht so scheiße aus, weil diese Möhre. Ja, da ist so eine hässliche Möhre oben drauf, aber eine ganz kleine. Das kommt sehr unvorbereitet. Und dann gibt es nochmal die Frau zum Nachtisch. Oder zum Café für 10 bis 12 Personen steht hier. Das ist nochmal das Ding. Da ist nochmal das Ding und da ist auch nochmal das andere. Das ist super, dass sie erstmal das auf die 4 großen Seiten bringen und dann nochmal 2 kleine Seiten machen, wo die das nochmal alles abbilden. Ja. Dann gibt es hier das, was ihr auf ProSieben gesehen habt, Children Beyond, Beyond von Regula Curti, der Chen Shak Daksai und Tina Turner. Ist jetzt Tina natürlich Turner? Besonders traurig, weil ja, Tina Turner tot. Ist ja gestorben. Aber I will always love her. Ja. Alter, das musst du dir echt mal vorstellen, wenn du nie wieder Tina Turner Hero hören kannst. Schrecklich. Ah, das war so schön, ihre Lieder. Naja. Das ist halt genau wie bei Left Eye Lopez. Aber die hat ja auch selber jemanden getötet. Ja. In Mexiko. Nämlich genau. Tina Turner. Nee, Alaya. Oh. So, und das war's vom Happiness. Und kann man aber nochmal die Themen sehen, die will ich nochmal kurz vorlesen von allen Happiness-Magazinen, die es bisher gab. Jetzt? Kann man sich die vielleicht nachbestellen? Ja, kann man nachbestellen. Ah, super. Liebe, Zeit, Hingabe, Leidenschaft, Reichtum, Lebe, Ausrufezeichen, Verlangen, Entdecken, Intuition. Aber Liebe ist ausverkauft und Hingabe ist auch ausverkauft. Ja, also Liebe und Hingabe gibt es nicht mehr, ist alle. Ja. Aber du kannst noch Verlangen Zeit. Kaufen. Vielleicht ersetzt das die Liebe für vielleicht kann man sich auch irgendwie nicht. bei eDonkey oder so Scans davon runterladen. eDonkey. Willkommen in der Vergangenheit. Ja. Kennt ihr noch Napster? Ich hatte Napster wirklich, bevor es illegal wurde. Ich lade immer Audio Galaxy runter. Ich hatte auch Audio Galaxy. Audio Galaxy war gut, als die 2 Tage, die ich das benutzen konnte. Ja. Und danach war es weg auf einmal. Und dann gab es Groove Shark und dann wieder doch nicht. Allein. Ja, Audio Galaxy hat aber kein eigenes Lied, oder? Nee, leider nicht. Das war noch der Zeit. Also die nächste Ausgabe erscheint am 23. Februar, das ist in der Vergangenheit. Also gibt es anscheinend schon eine neue. Cool. Aber in der nächsten geht es um Bhutan im Königreich des Glücks. Oh, ich dachte, das ist Element. Ja. Das ist eine Reisezeitung. Bhutan, besser kochen im Urlaub. Ich würde sagen, Bella Luna machen wir für nächstes Mal, oder? Meint er, soll man Bella Luna auf nächstes Mal eine Stunde schon und vielleicht dann haben wir noch was fürs nächste Mal. Es ist zwar dünner, aber oder es ist guter Kontrapunkt. Wir können auch gerne weitermachen. Also ich erzähle jetzt, wir haben ja jetzt das eine Magazin fertig und jetzt wollte ich eigentlich über das andere reden, aber meine Kollegen haben hier gesagt, nein, das wird erst verschoben. Scheiße, wollen wir jetzt vielleicht das alte Kollege nochmal löschen und jetzt das reinschneiden, weil du Kollegen gesagt hast, dann Kollegas. Können wir jetzt sagen, Kollege, Moment, da ja, haben wir noch einen Witz. Ja, nee, lass mal lieber, ist zu aufwendig. Und darum will ich nur kurz, weil wir eben ja über Rezepte geredet haben, im Bella Luna, das unglaubliche Magazin, gibt es auch Rezepte. Nämlich Tibet-Küche. Und jetzt kann man überlegen, was man in Tibet so isst. Oh. Und man wird sich wundern, grünes Muschelcurry. Das ist auch kein Meer. Ach ja, stimmt. Ja, also eins der Rezepte ist grünes Muschelcurry. Anscheinend isst man in Tibet sehr gerne grünes Muschelcurry. Mhm. Man kennt das ja. Die ganzen Muscheln, die gab es früher überall, besonders auf hohen Bergen. Sag mal, aber die haben so viel gegessen, dass die jetzt ins Meer geflohen sind. Das ist doch am Anfang von Batman Begins. Da ist Ken Watanabe auch die ganze Zeit. Das ist gar nicht Ken Watanabe, das ist Chow Yun-Fat. Nein, das ist Ken Watanabe. Nein, das ist Chow Yun-Fat. Okay, das ist Jackie Chan. Und der ist auf jeden Fall, das ist ja auch nicht wichtig, aber der ist die ganze Zeit dieses Muschelcurry. Die Muscheln kommen vielleicht aus der Regenrinne des Daches der Welt. Na, ich glaube, das sind einfach Fossilien, als es noch unter Wasser war. Ah, ich weiß, das ist am Ende von 2012, als die gegen den Everest fahren. Und das ist so wahrscheinlich von diesen riesigen Booten. Ja. Sind das so irgendwie so Barnacles, die da abgehen und dann da irgendwie auf den... Man braucht aber auch Pak Choi. Weil 2012 ist nämlich eigentlich der Film, das ist eigentlich gesagt. Das Prequel von der Erde. Ja. Und? 2012 BC. Genau. Proportion 540 Kalorien. Also leichte Küche sieht anders aus. Aber echt, holla. Ja, eigentlich sieht leichte Küche nicht anders aus. Leichte Küche sieht genauso aus. Ja, sieht so aus, aber es ist das halt nicht so leichte Küche, Kalorien. Weil das ganz einfach zu kochen ist, oder? Nein. Und den Rest werde ich später erzählen. aber ich möchte nur sagen, eine Botschaft in der Nacht leitete mich zum Liebesglück. Nach Jahren der Entbehrung empfing Sandra T. im Schlaf eine Botschaft. Und darüber benutzt werde ich nächstes Mal reden. Vibrator. Und eine fremde Gestalt griff nach meiner kleinen Tochter. Ah, das ist so ein schönes Magazin. Das ist wirklich das unglaubliche Magazin. Das ist wirklich ein schlechtes Layout. Nachdem wir jetzt quasi die Cosmopolitan der ESO-Magazine für Frauen haben wir jetzt die Gala oder die Bild für der Frau oder sowas. Neue Freizeit. Ja, aber ich muss sagen, das stimmt, ist wirklich ein guter Vergleich, dass sie ist wie eine, dass das Happiness wie Cosmopolitan ist. Das Einzige, was mir eigentlich nicht daran gefällt, ist, dass die das Happiness mit Z schreiben, weil das ist ja kein Hip-Hop-Magazin, das ist ein Esoterik-Magazin, also ja. Das ist vielleicht nicht ganz passend an der Stelle, aber es hat eigentlich schon ein gutes Layout und es ist gut gemacht. Man merkt, dass die Leute da was davon verstehen, wie man sowas. Ja. Ja, ist schon ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ist nur inhaltlich leider. Also es ist inhaltlich nicht schön, aber ich finde, wir können trotzdem sagen, dass man sich dieses Magazin durchaus mal kaufen könnte, wenn für eine längere Zugfahrt oder so. Also können wir sehr empfehlen, dieses Magazin. Ja. Aber inhaltlich ist es so wie einfach. Das ist ja nicht so wichtig bei Zeitschriften. Es ist ja für die Bilder und für das, wie es gemacht ist und wie man aussieht damit im Zug. Ja. Ach so. Das ist zum Beispiel. Ich habe Zeitschriften mein Leben lang falsch benutzt, dann glaube ich. Okay. Ja. Habe ich auch was gelernt. Tut mir leid, ich wollte jetzt auch nicht so ins Wort fallen. Nö, Wenn halt so falsche Ansichten in der Welt sind, dann werde ich mal. Ja, das muss man, das darf man auch nicht durchgehen lassen, da gebe ich dir recht. Tut mir leid. Ja, das Entschuldigung, war's, das war's damit. Ich entschuldige mich auch. Mhm. Ah, okay, das war es eigentlich auch, was ich hören wollte. Gut. Ja, so lösen wir die Probleme. Oh, jetzt bin ich aber ganz schön müde von all dem Quatsch. Ja, man könnte fast sagen, dass wir bald ins Traumland hinabgleiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt Zeit für einen neuen Witz. Fast. Das war der Witz. Ja, und zwar Kollegas Träume machen wir heute. Nee, schade. Leider nicht. Leider nicht, aber ich habe wieder recherchiert nach Träumen. Erzählst du, wie Kollege 8 Burger isst? Boy, und ein Burger in den USA. Das sind 1000 Burger hier. 1000? Auch okay. Bei meiner Recherche für die Träume bin ich auf einen Traum gestoßen, der ist an sich nicht so sonderlich lustig, aber die Motivation dieser Dame, den Traum deuten lassen zu wollen, ist sehr gut. Deswegen lese ich dir einmal kurz vor und dann gibt es noch einen richtigen Traum. Der Traum geht: Maite Kelly war in meiner Küche und machte eine Mischung aus Faschingskrapfen und Kardinalschnitten. Es hatte Blütenform und war mit Schlagobers und Himbeermarmelade gefüllt. Klingt aber gut. Dann sagte sie, jeder muss eins essen, auch du. Sie machte auf mich den Eindruck, dass sie niemals müde würde und der Welt den Arsch aufreißen konnte. Danach schrub sie einen riesen Kinderwagen in der Küche herum, dessen Dach aus Metallgestell war. Und danach sagte sie, sie hat einen Wiener Radiomoderator eingeladen und dessen Interview sie sich sehr freut. So, das war der Traum. Und die Motivation der Dame war: Ich mache mir als stiller Kelly-Fan gerade Gedanken, weil Kathy bei Facebook was von einer Wahrheit schrieb, die bald rauskommen wird oder so ähnlich. Jedenfalls verstehe ich das so. Was das aber mit Maite zu tun hat, von der ich am wenigsten Fan bin, verstehe ich nicht. Maite Kelly, der Film. Also vielleicht ist die Wahrheit, die rauskommt, dass jeder einen Krapfen essen muss, damit er so dick und erfolgreich wird wie Maite Kelly. Ja, das Ding ist ja, dass Maite Kelly von den ganzen Kellys, die so mal waren, die am Medienpräsent ist, neben ihrem komischen Bruder Joey Kelly, der ja immer nur Sportsachen bei Stefan Raab macht. Ja. Maite Kelly ist die Hauptrolle bei Hairspray mit Uwe Ochsenknecht. Nee, Maite Kelly ist die von Bridesmaids und bei Gilmore Girls, die ist super. Ja, genau. Die ganzen Welt den Arsch aufreißen kann. Ja, aber bei Bridesmaids reißt sie ja wirklich den Leuten den Arsch auf. Ja. Also Spoiler Alert, aber dass sie eine Geheimagentin. Ja, toll. Ja, selber schuld, wenn du nicht geguckt hast, der Film ist jetzt schon ein halbes Jahr alt. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ja, dann es ist an der Zeit. Den darf man nicht aufschieben. Nee, jetzt will ich den nicht mehr sehen. Naja, auch Kelly Family ist. Gibt es eigentlich Kelly-Fans, die nicht stille Kelly-Fans sind? An diesem Zeitpunkt gibt es wirklich noch Leute, die offiziell mit dem T-Shirt Kelly Family durch die Gegend laufen? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Die hören jetzt aber die waren ein fester Bestandteil meiner Kindheit, muss ich sagen. Also in Delmenhorst, da hing manchmal, so alle Jubeljahre, hing mal an den Stromkästen einfach so ein neues Plakat dran. Heute wieder Kelly. Auf dem Marktplatz. Kostenloses Konzert Kelly Family. Geil. Und ich finde das cool, selbst als sie noch erfolgreich waren, haben die kostenlose Konzerte auf dem Marktplatz gegeben. Ja, in Delmenhorst. Ja. Aber da ist es ja normal. Da ist ja die Crowd sozusagen. Das ist ja auch die Stadt der Musiker. Ja, das ist ja das City of Compton von Deutschland. Okay, wollt ihr noch einen richtigen Traum hören? Ja. Aber ja. Nur, wenn auch Malte Kelly drin vorkommt. Oder Tier. Noch nicht, aber ich kann sie einbauen. Okay. Außerdem Malte Kelly. Außerdem Malte Kelly, genau. Aber dieser Traum beginnt mit meinem neuen Lieblingsadjektiv. Ich hatte einen turbulenten Traum. Was? Einen turbulenten Traum. Mit O. Ja, kennst du das nicht aus dem DuckTales-Intro? Ja. Turbulent, wie wir kennen. Echt? Mhm, Turbulent. Ein schnelles Land. Boah, ist turbulent. Oh. Mit Tom Turbulent. Ja. War ein turbulenter Traum. Also ja. Turbulent können wir häufiger verwenden, jetzt finde ich. Ich finde, unser Podcast ist auch der erste und turbulenteste Call. Ja. Ich hatte einen turbulenten Traum, der in sich klar war, aber mich etwas erschreckte. Was genau, weiß ich noch nicht. Es ging wieder um die geerbte Tiefgarage und das zwölfstöckige Hochhaus darüber. Oh, ich wusste schon bei dem Wort, weil der Wort war turbulent und dass er mich erschreckte, dass es sich um diesen Mann oder um diesen Verfasser handelt. Genau. Also es geht wieder um die Tiefgarage. Sehr gut, dass wir da nochmal drauf zurückkommen. Awesome. Freut mich. Ich war Enkelin und bekam das Familienerbe. Dies wurde mir mitgeteilt. Ein Haufen Leute waren bei mir, um mich zu begleiten. Es war wohl nicht ungefährlich, Verstärkung sozusagen. Ich schloss die Tür zu der vererbten Wohnung auf. Es war dunkel und führte in die Tiefgarage. Aber diesmal war sie mysteriös und ein Labyrinth. Wir suchten was, fanden es nicht. Wir berieten und eine meiner Begleiterinnen sagte, sie fliegt mit dem Helikopter drüber und nimmt mit Wärmekamera auf, wo wir da drinnen lang gehen, und wir machten das so. Hinter der Wohnungstür war ein Büroraum mit Schreibtisch und PC. Am PC wurde das dann datenmäßig analysiert, was wieder diese Freundin machte, die war da Profi. Nach dem Ergebnis durchsuchten wir das Büro nach alten Dokumenten, die es geben musste. Das wussten wir durch die Analyse. Dass es diese Baupläne und Skizzen geben musste, fanden aber nichts. Komisch, weil das eine Wärmebildkamera eigentlich so diese ganz klaren Wärmesignaturen von alten Dokumenten eigentlich abgezeichnet haben. Ja. Ich suchte den Hauptlichtschalter, das Licht ging kurz an und in dem Raum, da standen ein paar Tische und Lulleuchten. Ich weiß nicht, was das ist. Lulleuchten dahinter. Drin, und Waben. Und Waben für irgendwas. Ich ärgerte mich. Meine Freundin sagte lapidar zu ihnen, ich komme hier gleich mit dem Flugzeug durch. Also seht zu, dass ihr wegkommt. Durch die Tiefgarage. Sind das Waben wie in Honigwaben oder Waben die für etwas mit R? Die Waben. Ah, okay, gut. Was? Honig. Ich dachte Waben für irgendwas. Hm. Nicht für Honig, aber. Das Licht ging wieder aus. Schied. Nur so dämmerig. Ich wurde ärgerlich wegen allem Mist und sagte, wir müssen sprengen. Anders kommen wir nicht weiter. Und das tat ich. 5 Sprengungen. Dann warteten wir, bis der Rauch weg war und schauten das Ergebnis an. Jetzt war es besser. Durch die Löcher konnte man gut überall hingucken. Wir suchten einen Schacht nach oben und fanden den auch. Wir schossen eine Rakete hoch, aber die blieb im 5. Stock stecken. Ich kletterte selber rein und dehnte das Loch so gut es ging und kam auf dem Dach raus und freute mich. Schöner blauer Sternenhimmel. Dann ging ich mit meiner Truppe runter in die Etage 5, wo ich schon beim letzten Traum eine Wohnung geerbt und bezogen hatte. Praktisch. Etage 5, die direkt runtergeht zur Tiefgarage. Ja. Und sagte diesen anderen Wohnungsbesetzern, dass ich der rechtmäßige Erbe bin und sie verschwinden sollen, was sie nicht wollten. Ich rief die Polizei um Hilfe und erstattete Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Besetzung. Es gab eine Zwangsräumung. Sie dürften nichts mitnehmen. Meine Leutchen stellten sich dann auf und eine Art Scanner entstand, ein Energiefeld, und nahmen das, was sie da fanden, ab. Es waren silberne Energiefädchen und ein Haufen leuchtende Kugeln, die meine Verwandten dann zu den Originalgegenständen des Erbes rückschmolz. Lichtstäbe und ein Lichtschwert. Lichtschwert, dazu kann ich noch was sagen. Das brauchst du nicht mehr, sagten sie. Du brauchst nur dein Herz. Und dann kamen so Glitzerstreusel wie im Märchenfilm um die Dinge und sie lösten sich auf. Glitzerstreusel. Also, wie bei Star Trek. Die hat das ganz lang gesucht und hat deshalb einen halben Block gesprengt und dann glitzert's und löst sich auf. Ja. Ich stand vor 5 leeren Wohnungen und das war erstmal ein ganz wundersames Gefühl. Ja, und da zogen dann Natur-Devas ein. Für die Tiere und Kinder. Eine lila, eine gelbe und eine grüne und eine dunkelrote. Und jetzt was ganz Seltsames. Unten trafen in der Tiefgarage lauter Tiertransporte ein. Mit Kühen und anderen Massentierhaltungen. Die wurden da von den Devas behandelt. Ich schaute zu und irgendwie war es gut, wenn auch etwas seltsam. Das war echt merkwürdig. Das ist gut, am Ende werden wieder Tiere eingebracht, ja. Zum Glück. Ich bin gespannt, ob in der Fortsetzung der Igel auch dabei war. Oh, ich hoffe so beim sehr. Beim Tiertransport. Der Beagle. Wenn die noch ein paar Mal träumt, dann gehört er, dann hat die irgendwann ein ganzes Haus geerbt. Ohne Scheiß. Das wird richtig cool, dann werden die Hausbesetzer. Vielleicht ist das ja auch, die wollen anscheinend diese ganzen nervigen Bewohner raushaben, also die neben ihr wohnen. Also natürlich, sie schaut immer abends fern, das merkt man ja immer, wenn diese ganzen Sachen, das ist ja einfach so aus irgendwelchen Filmen, wie das Relikt oder so. Mit so Kameras, so Computers und irgendwelchen Teams, die da reingehen und das erstmal alles untersuchen, aber dann wird es irgendwie, glaube ich, auch immer so, dass es einfach diese ganzen Wohnungssituation, die nicht so gut ist bei denen, also so ähnlich wie bei euch. So wie bei uns, ja. Kann das sein, dass das deine Vermieterin ist, die das träumt? Ja, könnte gut sein. Wahrscheinlich kann das was sein. Wahrscheinlich. Ja. Die mag ja auch Tiere. Die mag auch Tiere. Also für die Hörer, das kann man vielleicht an der Stelle einbringen, wenn du möchtest. Ja. Die mehr erfahren möchten über deine Wohn... Ja, ich führe seit neuestem ein schönes Blog zu meiner aktuellen Wohnsituation. Und zu erreichen ist das unter vertigounderground.tumblr.com. Ja. Prädikat Hilarius. Ja, genau. Das ist natürlich auch dann in den Links und in den Shownotes vom Podcast, damit man weiß, wo man die Minusse machen muss und wie man Tumblr eigentlich schreibt und so. Ja. Ja, Ende. Ende. Ja, es ist ein sehr schönes. Ein turbulentes ein turbulentes Leben. Und das, ihr haut ja auch ganz gut Beiträge raus. Im Gegensatz zu Henning, der hat jetzt ja auch einen öffentlichen. Öffentliches Blog zum ersten Mal, das können die Hörer sich natürlich auch mal reinziehen. Das habe ich auch weiter getweetet, glaube ich. Henning-ist-doof.blödmann.de. Nee, preposterous.com. Preposterous. Ja, also das ist auch, das verlinken wir auch und sonst natürlich bei unseren Twittern werden solche Sachen und solche Updates natürlich auch immer gebracht. Also genau. Roger ist @RogerBraun, Tim ist @TimSchierbaum. Ich bin @SunSunSchau und Henning ist @Benkei2000. Genau. Und Kakeshu ist kein Twitter. Ja. Ich brauche auch keinen Twitter. Ja. Ich stehe einfach so am Fenster und sage einfach in die Welt hinaus, was mich gerade so bewegt. Ja. Dann hören auch genug Leute. Ich kann lustigen Märchen twittern die nächste Woche. Nö, ich stehe einfach an meinem Fenster und sage Rapunzel, Rapunzel. Was ist deine Blutgruppe? Blutgruppe. Bevor wir zur Blutgruppe kommen, möchte ich gerne noch was über echte Lichtschwerter erzählen. Geil. Und Spoiler Alert, es ist noch nicht gebaut worden, so wie der das hier konzipiert hat, aber das ist tatsächlich eine ziemlich, geht das jetzt? Kann ich jetzt reden? Du darfst die ganze Zeit reden. Gut. Lass dich nicht stören. Das ist von 2009, ich weiß, es ist schon sehr alt, aber Dr. Michio Kaku, ich weiß nicht, ob das von irgendwie ein Begriff der ist. Mr. Mr. ich weiß alles. Ich weiß alles über den Weltraum. Mr. Japaner, der im Fernsehen so tut, als würde er ganz viel wissen. Der ist aber Amerikaner. Ja, der ist Amerikaner, ja. Aber der heißt halt Michio Kaku. Ja. Die Sachen sind, ich finde das immer so gut, wir haben mittlerweile so viele Leute, dass ich immer weiß, dass wir die schon mal hatten, aber ich bin immer beeindruckt, dass sie die noch alle irgendwie aber zuordnen können. Nur, dass es jetzt keiner falsch versteht, Michio Kaku ist ein echter Wissenschaftler. Ja, er ist theoretischer Physiker. Der ist nur in... Er ist theoretisch Physiker. Ja, der schreibt immer so Bücher, wo er manchmal sehr spekulativ wird, aber an sich ist das schon okay. Ja, der ist schon eigentlich... Seems legit. Ja, nicht so cool wie die Neil deGrasse Tyson, aber... Nicht kein Dieter Mörs. Kein Walter Mörs. So, Entschuldigung. So, also, wer sich das angucken will, das gibt's auf YouTube, wie er das ganz genau erklärt. Aber zusammengefasst kann man sagen, das Lichtschwertkonzept, was er irgendwie sich da ausgedacht hat, ist, dass er nicht wirklich einen Laser benutzt, so wie das so sich alle denken würden. Weil Laser kann man nicht einfach bei... keine Ahnung, 40 Zentimeter Stopp sagen. Das geht halt ewig weiter. Mhm. Und das ist ja ein Problem. Deswegen hat er sich gedacht, nimmt er einfach Plasma. Ja, okay, habe ich mir auch schon mal gedacht. Er nimmt sich Plasma und Plasma ist aber halt so, das fällt ja dann einfach runter oder und macht alles kaputt. Und weil wir das nicht wollen, nimmt er Magneten und durch das Magnetfeld wird das halt in so eine gerade Linie gebracht. Und dann kannst du es auch anfangen und aufhören lassen an der richtigen Stelle. Das ist schon mal das. Und diese Teleskop-Geschichte, dass es halt so rausfährt und überhaupt, dass das Ganze eine Form hat, das sind so Keramikröhren. Und das, die halten halt extrem viel Hitze aus, was ganz cool ist. Und das größte Problem ist die Batterie, weil man müsste eigentlich so ein Atomkraftwerk haben, damit man das so ein Lichtschwert versorgen kann. Also wahrscheinlich dauert es noch so 10 Jahre, bis derartig gute Batterien dann auf dem Markt sind. 50. Kann man heiße, das wird knapp. Er sagt am Ende, ja, so ungefähr 50 Jahre, dann kann man diese Batterien machen. Das sind so Carbon-Nanotuben. Also die wachsen. Tubes. Carbon-Nanotubes heißt es irgendwie. Und das sind winzig, mini-winzige Tuben aus Carbon, die sind nanoklein. Wenn man jetzt den Tubenfuchs hat, braucht man dann weniger. Oder wenn man die hinten aufschneidet, bevor sie leer sind. Ja. Praktisch. Genau so funktioniert das, Roger. Du hast es erfasst. Kommt die Milch raus in die Tüte und wie kommt sie wieder raus? Genau, jedenfalls funktioniert das alles. Es würde funktionieren, wenn es ein Keramik gäbe, das so viel Hitze aushält, wie Plasma abgibt. Und wenn diese Nanokarbontuben-Batterien hergestellt werden können. Das ist ja so, wie wenn wir programmieren. Das würde gehen, wenn wir das hätten. Ja. Und wenn man auf YouTube Sci-Fi Science, how to build a lightsaber eingibt, da kann man das dann finden. Also Sci-Fi, SCI, Leerstelle, Phi, Leerstelle, Science und dann how to build a lightsaber. Okay. Und das ist super witzig, weil er fragt die ganze Zeit irgendwelche so. Was macht er? Sci-Fi, er fragt, Entschuldigung. Ja. Wir sind doch nicht in Franken. Entschuldigung, er fragt irgendwelche so Sci-Fi-Nerds, was die denken, was ein Lichtschwert ist, und hinterher präsentiert er diesen Sci-Fi-Nerds so sein Konzept von Lichtschwert. Und das wäre ja alles ganz okay, wenn die nicht alle so lustig verkleidet wären. Der war auf irgendeiner Con und dann sieht man halt durch die Bank weg alles Mögliche an Verkleidungen. Also die sehen schon ganz lustig aus, aber es ist halt so Leute, die halt drüber reden, und ich glaube, wenn das so nicht Science-Fiction oder irgendwelche Nerds sich angucken würden, würden die einfach sagen, der sieht komisch aus. Und der sieht auch komisch aus. Und wie hat eigentlich jetzt die Star Wars Community auf diese News reagiert? Also George Lucas hat noch nicht gesagt, okay, das erlaube ich euch nicht, meine Erfindung. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich Plasmaschwert gesagt, aber ich habe Lichtschwert gesagt. Aber in der alten Übersetzung, oder ist es immer noch die aktuelle, wo die immer gesagt haben, das Laserschwert deines Vaters. Ja, früher war es Laserschwert in der deutschen. Früher war auch nicht Jabba the Hutt im Hangar. Ja, früher war alles schlechter. Gerade bei Star Wars passt das also. Ja, kann man so stehen. Ah, ist so gut. Ich freue mich schon, wenn Episode 2 in 3D rauskommt. Eins kann man jetzt ja schon schauen. Das wird das Schönste. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe gehört, dass das 3D richtig, richtig gut sei jetzt in den neuen Filmen. Dass das so gut aussehe, dass James Cameron neidisch wurde. Ja, James Cameron hat, ich glaube, der hat sich irgendwie umgebracht. Irgendwie. Kann schon sein. Ja, cool, ja. Michio Kaku, bekannt als großer Erfinder, wenn er beliebiges einfach sich tun darf, als gäbe es das. Ja, genau. Wenn es das gäbe, dann könnte man das machen. Auf diese Art kann ich auch Sachen erfinden. Ja, das fand ich ganz cool. Lustig. Aber es ist gut, immerhin theoretisch, dass es so möglich wäre. Ich weiß, er ist ja auch nur theoretischer Physiker. Würde das auch durch alles durchschneiden, dieses Schwert? Ja, könnte es. Das wäre natürlich tight. Auch ich möchte lieber so eine Monofilament-Peitsche wie in Shadowrun. Aber komischerweise ist das gar nicht, also bei Star Wars wird das ja mit bestimmten Kristallen generiert und das können halt eigentlich auch nur Jedis, glaube ich, erschaffen, diese Lichtschwerter. Ja, ich hatte halt auch irgendwie das Gefühl, dass jedes... Ja, die müssen ja jeder sein eigenes Lichtschwert selber basteln. Ja, das ist ein falscher Ansatz, was der jetzt gebracht hat, der Michio Kaku, also der, da ist, oder ist da irgendwo ein Kristall in dem Aufbau, da ist ja in dem Griff dieser Kristall. Also wichtig ist, dass Michio Kaku noch einen Kristall einbaut, sonst ist es nicht legit. Ja, also ja das müsste ihm schreiben. Das könnte dann nicht Kanon sein, das Schwert. Nee, das ist dann ist es vielleicht die Sith-Version. Ja. Okay. Ja. Er kann sich den Kristall natürlich auch einfach nur denken. Könnte ja auch Kristall einfach drunter kleben. Und auf die Zunge malen. Ich verstehe, ja. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht war es so ein Kristall. Ja, ja, vielleicht war es ein spezieller Super-Kristall. Ja. Kennen Sie sich, hoffentlich hat er das gehört. Wir dürfen vielleicht auch zieht er das ja nochmal in Erwägung. Vielleicht ist er dann nochmal in 30 Jahren schon fertig damit. Das wäre natürlich cool. Genau. Ich will es auf jeden Fall noch erleben. Mhm. Und zwar meine Zeit auf diesem Planeten für nichts. Weiter. Weiter. Sag mir deine Blutgruppe und ich sag dir, wer du bist. Y. Okay. Y, gibt's Blutgruppe nicht. Y, du gehörst zur Kategorie Idioten-Arschloch. Ja, toll. Ja, stimmt. A, ja. B. Du bist AB? Nein, null. Null. Ich weiß nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich will das sein, wo man Universal Donor ist. Dass ich halt wie bei Lost mir auch so eine Nadel aus einem Stück Bambus machen kann, um ganz viel Blut zu spenden, wie Jack. Ich bin froh, dass ich nach der ersten Staffel aufgehört habe. Das war in der ersten Staffel. Dann bin ich froh, dass ich nicht so aufgepasst habe. Ich habe das alles zu schnell hintereinander geguckt. Ich habe mir nicht alles gemerkt. Könnte also eigentlich bald mal wieder einen neuen Run starten, oder? Nihongo de. Nihongo de. Also, kore wa. Also auf Japanisch heißt das Ketsueki gata seikaku bunrui. Und es klingt jetzt wie Chinesisch. Das heißt Blutgruppen, Charakter, Einteilung. Genau. Und es geht darum, dass es in Japan seit den 1920ern die Theorie gibt, dass anhand der Blutgruppe verschiedene Charaktertendenzen oder Persönlichkeitstendenzen festgelegt werden können. Fun Story, das ist eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe, als ich nach Japan gekommen bin. Also ich bin ja ziemlich unbeschriebenes Blatt mit 16 nach Japan zum ersten Mal gekommen. Und so in den ersten zwei Wochen, immer beim Frühstück, kam morgens im Fernsehen so eine komische Sendung mit so animierten Äffchen, die auf Palmen geklettert sind. Und dazu kam die Musik von S Club 7 im Hintergrund. Also vielleicht, das wissen einige Hörer noch, das war früher auf Viva die beste Sendung, jeden Freitagnachmittag. Das hat die Woche so richtig schön beendet. S Club 7. Naja, das kam immer und dann sind diese Affen hochgeklettert und jede Palme stand für eine Blutgruppe und welcher Affe am höchsten kam, der Blutgruppenangehörige hatte an diesem Tag am meisten Glück. Und das hat mich schon damals, hat mich sehr beeindruckt, dass ich mich bis heute den heutigen Tag daran erinnere. Und wahrscheinlich selbst als dementer Opa werde ich meinen non-existenten Enkel noch davor berichten. Ich bin gespannt. Natürlich müssen die zweimal danach zwischendurch mir den Mund abwischen, ja, damit nicht alles voll sappelt. Deinen non-existenten. Meinen non-existenten Mund. Also in Japan wird man nicht gefragt, in welchem Monat du geboren bist. Genau, welches Sternzeichen hast du? Vielleicht können wir mal einen Kaffee trinken, wenn es passt. Aber wichtiger ist Aszendent. Ja, nee, das sagen die nicht. Die sagen, welche Blutgruppe hast du. Ah, ja. Und wir als Europäer oder Westliche, wissen die das nicht. Meisten wissen das nicht. Wir denken auch meistens erstmal, okay, die wollen uns an unser Blut. Ja, wir denken erstmal, das sind Vampire. Und dann findest du dich irgendwie in so einem Hostel wieder. Das ist ein bisschen gruselig. Das sind doch keine Russen. Nein, nein, so schlimm ist das nicht. Das ist ja nicht in Osteuropa. Hast du noch beide Nieren? Brauchst du noch beide Nieren? Universal Donor. Also die... Wie gesagt, die Theorie gibt es seit den 1920er Jahren und es gibt nicht viele Länder, die daran glauben, sondern nur zwei. Brasilien auch noch? Oder wer nee, sonst? Korea. Ah, Korea. Und interessanterweise sind die Charakterbeschreibungen für die Blutgruppen in Japan und Korea total unterschiedlich. Ja, ist auch eine ganz andere Rasse. Das kann man ja gar nicht sehen, dass es gleich ist. Ja. Und die Koreaner behaupten wahrscheinlich, dass die Japaner das geklaut haben, spätestens in 5 Jahren. Ja, also interessant wäre vielleicht vorher zu wissen, welche Blutgruppen wo am häufigsten sind. Und es gibt ganz lustige Facts. Zum Beispiel in Europa gibt es die Blutgruppe A, über 40%. In Deutschland sind es genau 43%. Und am wenigsten gibt es AB, das sind 5%. Und wie heißt das hier, O oder 0? 0. 0. Blutgruppe 0 gibt es 41%. Also nicht viel weniger als A. In Japan gibt es 40% A's, 20% B's und 30% O's und nur 10% AB's. Also es ist ungefähr, hält sich das so die Waage. Aber zum Beispiel, was war lustig, die Blackfoot-Indianer sind zu 82% A's und die Mayas sind zu 97% O's. Also Nulls. Nulls. Ein Wissenschaftspodcast. Das A und O. Wenn diese kleinen Dinge schon nicht stimmen. Und null. Okay. Entschuldigung. Versuche mich zu konzentrieren. Also, die Mayas sind zu 97% Nullen. Mhm. Ja. Willst du wirklich sagen, dass die alle Nullen waren? Ich finde das ein bisschen kontrovers. Willst du dahinter stehen? Willst du das wirklich so? Die haben alle Blutgruppe Null. Die wurden so geboren. Zu 97%. Okay. Ja, und anstatt wie im Rest von Asien, wo nämlich B die häufigste Blutgruppe ist, ist in Japan A die häufigste Blutgruppe. Und die Japaner sagen von sich selber auch, ihre Gesellschaft ist eine A-Blutgruppengesellschaft. Das klingt ganz schön arisch. Also dumme Japaner sagen das von sich. Alle Japaner, die sich damit beschäftigen, sagen das von sich. Ja, die sind schon. Aber ich wurde auch mal diagnostiziert, als ich in Japan. Ja, was hast du denn? Ja, weiß ich nicht, aber mir wurde dann gesagt, ich sei irgendwas. Mhm. So vom Verhalten. Das Coole ist, du brauchst ja, du kannst ja herausfinden, was du bist, wenn du Japaner, wenn du einen Japaner hast und der ist so 2 Wochen mit dir zusammen, dann, dann weißt du ja anhand deines Charakters, was du bist. Ja. Mhm. Und es ist ganz komisch, aber diese Beschreibungen sind gar nicht so wischiwaschi und nicht sagen wie jetzt so ein normales europäisches Sternzeichen-Horoskop. Ja. Also ich finde, die sind schon ziemlich präzise und alle ziemlich unterschiedlich, was dazu führt, dass es irgendwie schwieriger ist, dran zu glauben, dass es einfach nur 4 Sorten von Menschen gibt, die alle so funktionieren. Aber irgendwie verrückterweise stimmt das häufig genug wirklich. Also ich bin ein Halbjapaner, deswegen glaube ich das nur halb. aber die eine Hälfte von mir, das ist irgendwie ganz perplex manchmal. Also es funktioniert tatsächlich einigermaßen irgendwie schon. Also, ist das deine Dark Half? Ist das wie bei Stephen King? Ja, ich glaube schon. Ich habe vorhin mit meiner Mama telefoniert, die glaubt nicht dran, aber sie sagt es trotzdem lustig. Ja. Ja, also die A's sind sehr liebevoll und sehr, die sind gut Teamworker und deswegen, ja, wenig Individualisten. Die Japaner alle, halt. Wir sind alle wahrscheinlich keine A's. Wir sind alle keine A's, ja. Ja, und die können am besten mit O zusammenarbeiten und verstehen sich mit A, B's ganz gut, aber B's sind ihre natürlichen Feinde. Nulls, oh nein, Nulls. Weißt du, wer auch Gruppe 0 hat? Billy von den Smashing Pumpkins. Ah. Das hat ein ganzes Lied drüber geschrieben. Zero. Ja, die B's sind so ein bisschen die Loser in Japan. Das heißt auch immer wieder, dass die benachteiligt werden oder diskriminiert werden sogar. Das sieht man auch manchmal so im Internet. Werden in Japan wirklich die B's irgendwie diskriminiert? Das ist doch über schöne neue Welt. Ja, die Gammas. Ja. Ja. Und die Epsilons. Ja, auf jeden Fall sind die B's so ein bisschen, die machen so ihr eigenes Ding, sind ein bisschen individualistischer, super neugierig und sind Adventurer-Type-Leute und meistens sehr humorvoll. Hm. Sind wir alle. Ja. Wahrscheinlich. Dann ihr seid wahrscheinlich alle B. Außer Humor. Ja. Humor haben wir nicht. Und auch nicht so abenteuerlustig. Nee, eigentlich bleiben wir am liebsten zu Hause und schauen den ganzen Tag YouTube. Mhm. Welche Blutgruppe ist das? Moment, da kommen wir gleich zu. Die Nulls, einmal richtig, die Nulls sind großzügig und handwerkliche Typen. Tim vielleicht. Tim ist vielleicht ein O, Null. Und sie haben so ein bisschen komischerweise einen Hang zu Gewalttätigkeit und Brutalität. Ja, definitiv. wer mehr zu dem Thema handwerkliche Begabung und Gewalttätigkeit bei handwerklichen Begabung hören will, der sollte meinen Blog lesen. Sehr gut. Ja. Wortgewaltig meinst du wohl. Und AB war das schon? Nee, doch. Die meisten OB. Politiker sind Nulls. Und Rhesusfaktor? Das spielt keine Rolle. Ah, okay. Dann die ABs, die sind so die Verkopften, die ziemlich kühl bleiben immer und auch sich durchsetzen wollen. Und ja. Auf YouTube im Kommentarbereich, oder? Ja, die Leute, wo du immer denkst, was für Arschlöcher, das sind meistens ABs wahrscheinlich. Also alle Fans von Kollega. Und Kollega. Also was ist das für ein Scheiß, Mann? Der ist Boss. So viel dazu. Dann habe ich mich schon mal gefragt, sag mal, glauben die das wirklich? Ja. Und da habe ich ein lustiges Video auf YouTube gesehen, wo ein sehr gut japanisch sprechender Holländer ist das, glaube ich, Niederländer, der in Japan lebt, hat so ein Video hochgeladen, wo er einfach die Japaner fragt. Nicht fragt. Der fragt die halt, ob die das, ob die das wirklich glauben und wie das ist, ob man hier diskriminiert wird. Wird man gefragt beim Jobinterview, welche Blutgruppe haben sie und sowas? Weil das hört man immer so gerüchteweise, wenn man so ein bisschen mit Japan zu tun hat. Und wenn man auf die Daisuke geht, also diese komische Manga-Zeitschrift, die haben auch schon so ein Blutgruppen-Horoskop-Ding. Ja. Und die haben das halt ganz romantisch irgendwie da auf der Daisuke irgendwie so, das sind deine guten Eigenschaften und das kannst du am besten. So, und, Du musst dran denken, dass das Magazin nicht Daisuke heißt, sondern Daisuki. Ach so, Entschuldigung. Daisuki? Ja, jetzt wissen die Leute, welches Magazin gemeint. Die Leute, die das lesen, wissen, dass das Daisuke heißt. Nein. Das glaube ich nicht. Ich habe auch gedacht, früher es hieß Anime. Ich habe auch mal Futon gehört. Weil immer bei Wörtern, die du nicht kann, aussprechen kannst, ist man eigentlich auf der sicheren Seite, wenn man die Französisch ausspricht. Das hat wenigstens Stil, das klingt dann nicht ganz bescheuert. Also wie Anime und Futon. Wie Anime. Genau. Ja, jetzt bei Futon fällt's rein. Deine Regel, deine Daumen über Futon. Den Daumen gepeilt. Klingt doch besser. Ja, als Futon. Ja. Oh. Futon. Naja. Futon. Jedenfalls habe ich mich das auch gefragt und habe auf coffeejp.com, das ist so eine, Leute stellen Fragen, andere Leute kommentieren das Seite. CoffeeJP? CoffeeJP. So wie Hennings neues Blog. So wie Kaffee Ode. Ja, Kaffee Ode. Kaffee Ode. Und da haben die halt alle ungefähr das Gleiche geschrieben. Das ist quasi so, wie hier Leute ans Horoskop glauben. Irgendwie auch nicht, manchmal stimmt's, ist aber lustig, man liest es halt und ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Freundschaften drüber entschieden werden oder so. Obwohl einer geschrieben hat, dass über einen im Freundeskreis mal gesagt wurde, ja, der ist ein B, hast schon gehört. Und dann wurde das Verhältnis irgendwie ganz komisch zwischen denen und so. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Und man wird tatsächlich ab und zu mal gefragt beim Jobinterview, welche Blutgruppe man hat. Aber das ist die Firmen, die das machen, die werden dann auch ein bisschen kritisch angeguckt. Also das ist jetzt nicht so, dass du dich bei Toyota Japan irgendwie bewirbst und dann steht da, bitte sagen Sie mir Ihre Blutgruppe, weil wir haben noch nicht genug A's oder sowas. Darf man da auch lügen, nur bei sozusagen? Tepco, oder? Also ja, das und das ist wirklich witzig. Okay, also da darfst du auch lügen. Und das ist wirklich witzig. Keine Kinder zu das bekommen hat jemand geschrieben. Man muss bei der Blutgruppe nicht die Wahrheit sagen. Okay, das ist gut. Das kann man A sagen. Stein ja, kann man einfach immer A sagen oder einfach O sagen und dann passt es schon. Man sagt man sagen? B. Ah, null. Oh, ja. Du Action Japanisch ist es halt Ogata. Oh. Ogata. Ja. Ja. Weil das die große Gruppe ist. Dann stellt dich der Chef von Tepco ein. Ja, total. Da waren nur Bs wahrscheinlich. Ja. Ja. Und anscheinend, also ich weiß nicht, wie fundiert das ist, aber die Bs sind viel so im Gaststätten- und Nachtgewerbe irgendwie tätig. Also alles da soll man sich halt irgendwie als B ganz gut irgendwie einfinden können, weil das alles so My Pace ist irgendwie. Und My Pace ist ein japanisches Wort. Ja, ist ein japanisches Adjektiv. Echt? Ja, ja My Pace. Sagt man My Pace. Ja, das ist so ein eingeenglischtes Wort, das aber eigentlich nur in Japan gibt. Ja, das ist so wie Wellness oder so. Ja, oder das so heißt einfach so immer in der, Pace. Ja, also genau. My Pace, also mit der eigenen Geschwindigkeit ja, sozusagen, ich mache also das nach immer locker, locker. Nach meinem eigenen Gutdünken. Wenn das alle im Computer so machen, antan. Dann kommt man nie irgendwo hin. Ja, jetzt kurze Frage an Henning. Ja, ich bin hier. Ja. frag mal deine Japaner um dich herum, ob die dann daran glauben wirklich noch. Und ob die ihre Partner danach aussuchen zum Beispiel. Weil anscheinend gibt es Partnervermittlungen, die deinen Partner nach der Blutgruppe aussuchen. Oh, mach mal eine Rumfrage. Du hast doch jetzt so eine Aufnahme, ja. Gerät, Henning. Mach mal so hier. Ja, mach mal Henning. Ketai. Nee, wie heißt das? Anketo. Anketo. Ketai. Mach mal hier Handy. Ah, nee, Umfrage. Ja, komm. Ja, ich finde das gut. Ach, komm. Das ist ein alles schöner ist einseitiger selbst. Dialog mit Henning gerade. Ja. Ja. Henning hat schon zugestimmt. Ja. Habe ja. ich gerade gespürt. Haben nämlich telepathisch miteinander kommuniziert. Ja. Er sitzt im Nebenraum und ist krank. So, ja. Sehr so. Schön. Also, ja, anscheinend ist es da in Japan und ein bisschen in Korea, aber nicht so wirklich. Und ja. Manche glauben dran. Und die meisten wissen anscheinend auch, dass es nicht wissenschaftlich fundiert ist. Aber was ich Witziges gelesen habe im Internet ist, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass die Blutgruppen verschiedene Auswirkungen auf die Ausschüttung von verschiedenen Hormonen haben während der Entwicklung und auch während dem Wachstum eines Menschen und deswegen eventuell doch man vielleicht Rückschlüsse drauf ziehen könnte, wie das wäre, wenn das tatsächlich so wäre. Also ja. Man also müsste mal die Blutdinger so einfrieren lassen und schauen, ob die verschiedene Kristalle bilden. Ja, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man das überhaupt wissenschaftlich überprüfen kann. Wissenschaftlich man könnte auch pendeln. Pendeln. Mhm. Mhm. Oder eine andere pseudowissenschaftliche Dings machen. Pseudowissenschaften hatten wir ja auch in Tübingen hier. Ja, wir haben nämlich gemerkt, wir sind nicht der einzige knallharte Skeptiker Verein in Tübingen. Sind wir auch so nicht. Weder knall noch hart. Und es gibt jetzt nämlich Shut. Ja. Bekannt aus dem Spruch Shut Up. Von den Black Eyed Peas. Von den Black Eyed Peas. Shut it up. Shut up. Das ist die GEMA. Shut it up, George. Was ist das, die Shut? Das ist S-H-U-T heißt. Super. Ja. Super Humanisten. Ultimate. Nein, Ultimate Team. Ultimate Team, das ist schön. Oder? Ja, das sind die säkularen Humanisten Uni Tübingen. Ah ja. Mhm. Ich dachte, das sei die studentische Humoralpathologie Uni Tübingen. Und die sind von der Giordano-Bruno-Stiftung gelogot, weiß ich nicht. Ja, und die, ja, die haben Verbindungen zur Giordano-Bruno-Stiftung. Geldverbindungen? Wenn ja, dann möchten wir auch gern mitmachen. Vielleicht sind die auch nur befreundet. Okay. Wir können gerne eintreten. Wir treten eigentlich in alles ein. Ja. Ja, jeden Türen. Auf jeden Fall haben die eine Vorlesungsreihe hier veranstaltet. Ja, wo wir nicht waren. Sehr interessant. Aber es gab einmal ein Thema, einen Abend über Rudolf Steiner und Anthroposophie. Ja. Dann einen Abend über Homöopathie. Ja. Und einen Abend über Kreationismus und Intelligent Design. Ja. Und du warst beim letzten Abend. Ich war beim letzten Abend Intelligent Design. Du bist die einzige Hardcore-Skeptikerin von uns. Ja, genau. Ich wollte mal hin und dann hatte ich eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier bei mir zu Hause und meine Xbox. Ja. Ja, also hätte ich nur auch dasselbe daheim gehabt. Ja, hättest du einen Fernseher. Ja, genau, habe ich aber nicht. Ich fand, es klang super interessant. Die Überschrift von dem Ganzen war Pseudowissenschaften jetzt mal aufgeklärt und aufgeklärt in so Anführungsstrichen. Jetzt mal aufgeklärt. Cool. Ja, also die Idee fand ich ganz gut. Einfach mal so ein bisschen Dialog und sowas, habe ich gedacht, so wie das halt, wie man sich das so romantisch vorstellt. Ja, danach hinterher gibt es ja auch immer so Diskussionsrunden und sowas. Hm. Und wer schon mal bei einem so einer Ringvorlesung war, der weiß, dass das leider alles nur eine Utopie ist, die man sich so vorstellt, aber am Ende sitzen immer nur Leute drin, die sich gerne reden hören im Publikum und die melden sich oder auch nicht und labern einfach ganz viel über Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das war bei dem auch so, bei dem Vortrag. Das war aber gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass der Vortragende, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das war ein Masterstudent. Arsch. Nee, der war schon ganz intelligent und so und der hat schon gewusst, wovon er redet, aber der hatte extrem viel Text auf den Folien von seiner Präsentation und es war so viel, dass man das gar nicht wirklich nebenher lesen konnte und es war einfach so, der hat das runtergerattert und hat also im Endeffekt sich einfach nur drüber lustig gemacht, woran die Intelligent Design. Sowas mag ich gar nicht. Leute, die sich gern reden hören und sich immer Sachen lustig machen, die finde ich dumm. Die finde ich auch dumm. Nee, aber die hat eine PowerPoint gemacht, der muss eine Prezi machen. Dann kann man das auch besser irgendwie designen. Also könnte eigentlich einen Link machen auf unserer Seite zu einer Amazon-Seite, wo man das kaufen könnte. So Prezi. Okay, mach das. Können wir in den Podcast tun. Aber vielleicht besser was mich jetzt mal interessiert, also ich weiß jetzt nicht, ich war nicht da, ist ja vielleicht ganz lustige Sache, aber so Anthroposophie und Homöopathie, das habe ich ja beide schon durchaus gesehen in Deutschland. Aber Kreationismus? Ja, das ist jetzt das Shocking-Ding daran. Ja. Das gibt's in Deutschland mehr und mehr. Aha. Und das ist schon etwas, das habe ich schon ab und zu mal gehört, aber so in dem Ausmaß jetzt nicht. Es gab eine Dokumentation im SWR darüber, im WDR war das. Ja. Und die haben halt eine Schule für Kreationisten gezeigt. Also so, wie man sich es vorstellt in Texas, dass die Leute dann wirklich nicht, also die Evolution nicht verstehen, die Evolutionstheorie, und sie aber hassen. Und so ja bilderbuchmäßig. Und das Creepigste daran ist, dass mein Freund, der dabei war, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der eine Typ in dieser Dokumentation ein Sinologe hier in Tübingen ist. Echt? Ja. Und der hat gesagt, ich glaube nicht an den Kreationismus. Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat. Okay. Ich glaube nicht an den Kreationismus. Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat. Ich glaube nicht an die Evolution. Okay. Wollen. Okay. Naja, jedenfalls. Egal. Null. Oh. Tja, kriegt ja. Also, wir haben null, oh no. Also, es war schöner mit Xbox auf jeden Fall. Ja, also, an sich fand ich die Idee ganz gut. Die Umsetzung war ein bisschen schade. Und die Leute, die da drin saßen, das war einfach irgendwie eine komische Atmosphäre auch. Da saßen zum Teil Leute drin, die dann so zwischengerufen haben: jetzt mach uns hier nicht lächerlich. Das waren so deren Clique anscheinend. Und Super. Ja, also es war einfach eine komische Atmosphäre. Ich habe gedacht, das ist halt so ein bisschen mehr Dialog und so, aber es gab niemanden, der jetzt wirklich drin saß und sich gedacht hat, aber ich glaube dran. Sondern es war einfach nur so eine große Runde, haha, guckt mal, wie doof die sind. Und bescheuert, Sandburgenzerstörer. Ich habe natürlich nicht Xbox gespielt die ganzen Abende, aber es liegt eigentlich nur daran, dass wir nicht hingegangen sind jetzt. Also Becker schon, aber wir sind ja nicht hingegangen, weil wir einfach beleidigt waren, dass wir nicht eingeladen waren. Ja, das fand ich auch ziemlich dreist. Ich werde eh nicht eingeladen, deswegen. Ja, bei solchen Sachen, das weiß man jetzt immer nur mehr. Wir laden dich ja schon zu unseren Partys. Ja, also kann ich auch dahin gehen. Ja, stimmt. Vielleicht wollen die mich ja haben. Wo warst du eigentlich, als wir vorgestern die Wanderung geguckt haben? Was war das für ein Wochentag? Dienstag. Film kommt am Dienstag, das weißt du doch. Ich habe doch keinen Fernseher, Alter. Das macht doch die Stimmung so kaputt, wenn du das sagst. Sandburgenzerstörerin. Ich weiß nicht, wo ich war. Nein. Naja, also wir wollen jetzt hier nicht Humoralpathologie, der Podcast mit den schlechten Vibrations sein. Also es ist bestimmt eine schöne Sache. Aber also, wie gesagt, die Idee fand ich gut, dass man sowas macht hier in Tübingen und so. Und ich wusste auch gar nicht, dass es diese Gesellschaft gibt und das ist bestimmt auch cool. Und die treffen sich auch irgendwie alle zwei Wochen bei sich in ihrer Fakultät tatsächlich. Und dann, es ist nicht so, wie wenn wir uns treffen, dass wir dann Bier trinken, sondern die sitzen da und reden. Ja, und das ist ja nicht so, wie wenn wir uns treffen. Die sind skeptisch. Ich bin die skeptisch. Das muss raus. Nein, die treffen sich und sind skeptisch. Wie macht man das denn? Geht mal so. Nee, also ich finde das schon lustig. Das, was man da so machen kann. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin nicht hingegangen, weil ich irgendwie keine Zeit hatte. Oder es war immer so. Ich war krank. Das war, als ich krank war. Du warst krank, genau. Und wir wollten zusammen gehen oder so. Und dann warst du, glaube ich, krank. Alles hatte ich nur faule Ausreden. Ich habe irgendwie 6-mal XXX geschaut, weil ich so krank war. Nein, ich meine, ich hatte natürlich auch keine besondere Lust, weil ehrlich gesagt, Anthroposophie und Homöopathie, das muss ich mir nicht anhören, dass das Quatsch ist. Ich weiß. Vor allem ist das langweiliger Quatsch. Ja, aber gerade bei Intelligent Design, da wusste das ich halt auch nicht genau, wie das hier in Deutschland so ist. Aber anscheinend gibt es das. Und es gibt auch ganz viel so Jesus-Seiten im Internet, da steht dann genau das Gleiche drin, was man so von den amerikanischen Kreationisten so weiß, so wie wenn ein Tornado über einen Schrottplatz fliegt, dann würde da ein Jumbojet dabei entstehen und so. So funktioniert Evolution in deren Augen. Das klang und dann, dann kommt die Fliege und verführt deine Frau. Die Schlange. Jeff Goldblum. Egal, ich glaube, es ist wieder mal ein Ende in Sicht. Ich wollte nur sagen, mich jetzt nochmal abschließend entschuldigen. Ich habe ja überhaupt nichts vorbereitet. Aber ich habe dafür heute, als ich gedacht habe, vielleicht kann ich irgendwas ganz Schnelles vorbereiten, noch ein paar andere interessante Sachen gefunden, für die ich mich beim nächsten Podcast vorbereiten kann. Okay, ja, sehr gut. Also ich habe schon ein paar Sachen auf der Hinterhand. Wir haben noch eine Zeitschrift, also können wir eigentlich bald wieder einen aufnehmen. Ja, also in vielleicht zwei, drei Monaten oder so. Ja, halbes Jahr so. Ich bringe den Senf mit. Da komme ich nicht. Dann wird das der Orgy-Podcast. Das wird mir zu intim gehen. Ja, komm. Ja, was? Du findest das doch am besten. Jetzt plötzlich den ganzen Tag Senf löffeln aus der Dose. Und dann wieder das alles bestreiten. Ja, richtig. Ich sehe doch da an deinen Mundwinkeln ist doch der Senf noch. So, ich glaube, für heute haben wir genug geredet. Und werden jetzt, was machen wir so? Nach Hause gehen, schlafen, ich muss arbeiten. Xbox und Wein. Das lass sein, Xbox auf Wein. Xbox und Bier, das rate ich dir. Stopp. Ja. Spruch. Und ich sage jetzt meinen Spruch und der ist: Willkommen in der nächsten Dimension. Das war der falsche Spruch. Am Pumpen seid und mal draußen seid, nicht zu Hause was Schönes kochen könnt, dann gibt es für euch jetzt einen kleinen Tipp und zwar ist das meine Spezialität, der Kolle Whopper. Nehmt euch einen ganz normalen Doppel Whopper erstmal. Ne? Das ist ein ganz normaler handelsüblicher Doppel Whopper. Da nehmt ihr 4 Cheeseburger, macht die auf, zack, bam, raus damit, draufgeklatscht, nächster. geht darum, möglichst hohe Eiweißaufnahme und nicht so viel Weißbrot, dass ihr Fette wegschmeißt. Das ist Müll. Das braucht kein Mensch. Ja? Werdet ihr nur fett, wie nachher aussieht. So, hier. Splitter. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schichten Fleisch. Das ist ungefähr ein halbes Kilo Hackfleisch. Knallt das Ding wieder drauf. So sieht das Ding dann aus. Das ist der Corner Walker. Okay. Ja. Und dann guten Appetit.